es aus vollem Herzen. Mit aller Kraft. Geh den an. Loslassen. Halt dich nicht mehr fest. Halt dich nicht mehr fest. Weißt du, in diesem Strom kannst du untertauchen. Das ist der Strom seiner Liebe. Du kannst, weißt du, du musst ja nicht mal schwimmen können. Lass einfach gehen. Lass dich einfach treiben. Lass dich einfach untertauchen. Ha, der Strom umschließt dich von allen Seiten. Ha, er umschließt dich. Ha, von rechts, links, von hinten, oben, unten. Lass einfach los. Oi, oi, oi. Ha. Ja, lass dich untertauchen. Ja. Du kannst in dem Strom auch atmen, weißt du, du brauchst keine Angst zu haben, dass du keine Luft mehr kriegst. Ja, du bist für diesen Strom konzipiert, gemacht, du bist dafür gemacht. Das ist deine wahre Biosphäre, weißt du? Das ist dein wahrer Lebensraum. Lass dich einfach runtertauchen. Dein Vater ist gut. Er ist gut. Dein Vater ist gut. Er ist gut. Alleinerziehende Mutter gesehen, du hast 4 Kinder, ich weiß nicht, ob du geschieden bist oder ob dein Mann sich raushält aus allem, aber Gott will dir heute begegnen, er will dich heilen, er will dein Herz heilen. Wen betrifft das? Bist du hier? Vater, ich danke dir für die Berührung. Wunden ihres Herzens. Ich danke dir, dass ihre Wunden im Herzen jetzt heilen, Herr. Heilen, Herr. Ich danke dir, dass Vergebung kommt, dass jede Bitterkeit geht und die Wunden verheilen jetzt. Ein tiefes Werk an ihrem Herzen, Herr. Vater, du hast sie rausgerufen, weil du sie heilen willst. Weil du sie heilen willst. Und die Heilung ist da. Die Heilung ist da. Er berührt dich tief. Tief berührt er dich. Er berührt dich tief. Und er zerbricht das Joch. Weißt du, das Joch ist zerbrochen. Ja, das Joch ist zerbrochen. Immer für alles selber verantwortlich zu sein. Das Joch ist zerbrochen. Ja, und er macht deine Beziehung gesund zu deinen Kindern. Er heilt die Beziehung zu deinen Kindern. Oh, erhalt sie jetzt. Erhalt sie jetzt. Oh ja, erhalt sie. Oh, ich danke dir für diese tiefe Berührung, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Und ich glaube, heute Morgen in dieser Zeit will auch in diesem Strom ist es Gott auf dem Herzen, wirklich Beziehung zwischen Kindern und Eltern zu heilen und zwischen Eltern und Kindern. Es heißt von Elia, dass er kommt am Ende der Zeit und die Beziehung von Vätern und Söhnen wiederherstellt und von Söhnen zu Vätern wiederherstellt. Und ich glaube, Gott will viele heute Morgen befreien, auch von diesem weisen Geist, ja, von diesem weisen Geist, ja, ja. Und wenn dich das betrifft, ja, wenn sich auch diese Beziehung auf dein Gottesbild ausgewirkt hat, komm ganz schnell vor. Gott will dich füllen und er will dir Heilung bringen. Er will dir Heilung bringen. Er will dir Heilung bringen. Er will dir Heilung bringen. Ich bitte euch auch, ihr vom Heilungsteam, kommt nur mit dazu und betet mit. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir für eine tiefe Berührung, Herr, für eine tiefe Berührung, Herr, mit deiner Vaterliebe. Ich danke dir für eine tiefe Berührung mit deiner Vaterliebe, Herr. Ah, ich danke dir für Wiederherstellung, für Wiederherstellung, für Wiederherstellung. Ihr vom pastoralen Team kommt auch mit zum Beten vor. Es sind so viele. Ich danke dir für eine tiefe Berührung. Ah, ich danke dir. Ah, ich danke dir, dass da Freude jetzt kommt. Freude, Freude. Ein neuer Fluss der Freude. Ein neuer Fluss der Freude. Ein neuer Fluss der Freude und Wiederherstellung dieser Vaterbeziehung. Wiederherstellung. Ja, und diese Angst geht, diese Angst geht. Diese Verletzungen heilen. Diese Verletzungen heilen jetzt. Diese Verletzungen heilen. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Für dein Werk, Herr. Ich danke dir für dein Werk. Ich danke dir für dein Werk. Ich danke dir für dein Werk. Oh. Oh. Eine tiefe Berührung. Eine tiefe Berührung. Auch in seinem Herzen, Herr. Eine tiefe Berührung. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Komm du mit deinem Geist her. Ich danke dir, dass das Joch zerbrochen ist. Dass das Joch zerbrochen ist. Danke dir, Vater, dass das Joch zerbrochen ist. Dass das Joch zerbrochen ist. Danke dir, dass das Joch zerbrochen ist. Ich danke dir, dass eine neue Hoffnung kommt in sein Herz. Neue Hoffnung. Ja, ihr im Raum betet einfach mit für die hier vorne. Streckt eure Hände aus und betet mit, weil Gott tut ein großes Werk. Der Vater heilt Menschen hier vorne. Oh, betet einfach mit im Geist. Oh, Vater. Sorgen der Vergangenheit sind vorbei. Die Sorgen der Vergangenheit sind vorbei. Ja, die Sorgen der Vergangenheit sind vorbei. Sie sind vorbei. Sie sind vorbei. Ja, da ist eine neue Freude in deinem Leben. Neue Freude. Ja, die bricht sich Bahn. Ein unbeschwertes Leben. Ein unbeschwertes Leben in seinem Strom. Tauch einfach noch tiefer ein. Danke, Vater. Ich danke für die tiefe Berührung in seinem Herzen. Heilung von seinen Wunden. Ich danke dir, dass du sein Herz jetzt ganz heilst, dass du jede Verletzung wegnimmst. Neue Beziehung, eine neue Beziehung, eine neue Beziehung, eine neue Beziehung, eine neue Beziehung. Wer braucht noch Gebet? Für wen wurde noch nicht gebetet? Ich danke dir. Du bist geliebt. Du bist in deiner Herrlichkeit. So geliebt. Ich danke dir. Du bist geliebt. Oh, so geliebt. Doch jemand da, für den ich gebetet wurde. Da kommt ein tiefer Friede. Da ist ein tiefer Friede. Ein tiefer Friede, der dein Herz jetzt füllt. Auch hier im Raum. Ein tiefer Friede ist hier. Da gehen Lasten. Da gehen Lasten. Da gehen Lasten. Ja. Auch Lasten von Krankheiten. Lasten von Sorgen. Ja. Lass einfach los, weißt du, lass einfach los, weil Gott ist gut. Gott ist so gut. Der Vater ist so gut, weißt du. Unser Papa, du darfst Papa sagen, weißt du, Papa, sag mal Papa. Er ist so gut, der Papa, ja, Papa. Er ist so gut. Ha, er ist so gut. Ha, ihr Lieben, wenn ihr könnt, könnt ihr euch jetzt auf eure Plätze platzieren und jetzt hören wir das Wort von der Zeit. Zu deinem Nachbarn, der Strom ist hier. Halleluja. Oh, Halleluja. Preis den Herrn. Gestern kam meine Frau ganz begeistert vom Fahrradfahren nach Hause. Gestern Abend sind wir noch eine Runde Fahrrad gefahren, kam ganz begeistert nach Hause und sagte, oh, der Strom ist da. Ich spüre so stark den Strom Gottes. Der Strom ist da beim Fahrradfahren. Halleluja. Also, es ist so wichtig in dieser Zeit, dass du hineinspringst in das, was Gott tut. Weil etwas ist in der unsichtbaren Welt herumgelegt, ein Schalter ist herumgelegt. Heute Morgen, als wir hier zur Gemeinde gefahren sind, sind wir hier oben in die Seestraße eingebogen, um die Kurve gefahren. In dem Moment, wo wir in die Seestraße, die hier aufs Gemeindezentrum zuführt, eingebogen sind, unabhängig voneinander, meine Frau und ich, sagen, spürst du das? Und du merkst, da ist etwas. Da ist, wir sind wie reingefahren nochmal in eine andere Dimension. Halleluja. Der Strom ist hier, der Strom ist hier. Sag es nochmal zu deinem Nachbarn, der Strom ist hier. Halleluja. Und das sind so viele wunderbare Zeugnisse, was Gott einfach tut in dem Strom, in diesen Ausgießungsgottesdiensten in der letzten Zeit. Das ist einfach so wunderbar. Hier zum Beispiel habe ich vom Tegernsee ein Zeugnis, wo jemand schreibt, beim Ausgießungsabend, das muss wohl der, ich weiß nicht, welcher Ausgießungsabend, wahrscheinlich der 6. August muss es wahrscheinlich gewesen sein, das war der 6. August, mit dem Heiligen Geist und Feuer war ich live dabei, die folgenden online. Veränderung geschieht. Ich sagte so oft, Vater, lass mich die Menschen so sehen wie du. Und nun verändert er mich da hinein. Meine Ausstrahlung ist eine andere. Menschen sehen mich an und suchen sogar meinen direkten Blick und ich sehe, dass sie noch nicht wissen, warum. Gestern, am 20.08., erhielt ich eine Nachricht einer Bekannten, die schrieb, bitte, bitte komm zu dem Fest, mit dir ist es eine Zeit mit einem Engel auf zwei Beinen. Und sie sagte, was du hast, will ich auch. Amen. Weißt du, das, was du hier im Strom Gottes empfängst, ist ansteckend. Es ist ansteckend. Amen. Sag mal ansteckend. Halleluja, es ist ansteckend. Sie schreibt jetzt an dem 20.08., das war der letzte Dienstag der Ausgießungsgottesdienst, was mich an diesem Abend so berührte war, während wir das Lied tiefer und tiefer sangen, ich hatte die Augen geschlossen, also sie war im Livestream dabei, und du hast dann nochmal aufgefordert, es weiter und tiefer zu singen und anzubeten, da blitzte eine Helligkeit auf, wie von einem Scheinwerfer. Es entstand ein starkes Wetterleuchten, aber eines, das ich so noch nicht gesehen habe, denn alles war hell erleuchtet. Also während sie am Livestream saß, in ihrem Raum, man konnte nichts anderes mehr wahrnehmen, kein Haus, keine Straße, kein Baum, da war nur unbeschreibliche Helligkeit. Das war eine Bestätigung für mich, denn so viel ich mitbekam, war es nur hier ums Haus herum. Und zum anderen erkannte ich im Geist, dass all das Gewaltiges in der geistlichen Welt ausgelöst hat. Amen. Da wird etwas Gewaltiges ausgelöst in der geistigen Welt. Halleluja. Da passiert etwas. Und jeder, der hineinspringt, erlebt etwas davon. Halleluja. Ich habe hier ein anderes Zeugnis von der Jutta. Sie schreibt, nicht nur, dass Gott zurzeit jede Nacht durch Träume zu mir redet, es kam auch eine neue Gebetssalbung auf mich. Ich habe gestern mit Waltraud zusammen 5 Stunden in den Heilungsräumen gedient. Beim Hören auf Gott bekamen wir beide dieselben Eindrücke und damit kamen wir immer an die Ursachen der Beschwerden und somit an die Wurzel und konnten jede einzelne Person freisetzen. Ketten fielen, die Leute zum Teil jahrelang gefangen hielten. Das war echt stark und ich selbst war überwältigt von dem, was der Herr gerade tut. Ich spüre die Auswirkungen der Geistausgießung in meinem Leben und noch mehr die Vaterliebe ganz neu, gerade durch sein Reden in Träumen. Bin gespannt, was noch kommt. Halleluja. Amen. Ist das nicht wunderbar? Komm, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann ist da auch körperliche Heilung in diesem Strom. Ich könnte noch weitere Zeugnisse erzählen, was Leute erlebt haben, auch in den Gottesdiensten, wie sie in den Himmel gingen und was sie im Himmel erlebt haben. Aber hier ist ein Zeugnis auch von einer körperlichen Heilung. Und zwar schreibt hier der Michael, er sagt, hallo Pastor Georg, vergangenen Donnerstag wurde für unsere 5-jährige Tochter Rosa gebetet. Der Eindruckaufruf war für Ohren. Das war in dem Bibelschulabend. Ärztliche Diagnose bei Rosa war Ohrentzündung mit geplanter OP. Rosa hat auch deshalb auf dem rechten Ohr messbar schlecht gehört. Am Mittwoch 21.8., also das war der Mittwoch nach dem Donnerstag, hatten wir einen Kontrolltermin. Der Arzt hat verwundert die Behandlung beendet. Das Ohr war in vollkommener bester Ordnung. Der anschließende Hörtest hat sehr gute Ergebnisse gebracht. Rosa, du hörst wie ein Luchs, hat der Arzt gesagt. Keine OP notwendig. Danke, Jesus. Jesus, du bist wunderbar. Halleluja. Amen. Ist das nicht wunderbar? Jemand anders schreibt, sie war letzten Sonntag über Livestream dabei und da war ihr Freund, war zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst hier live vor Ort. Und sie hatte sich schon den ein oder anderen Gottesdienst per YouTube angeschaut und war auch beim lokalen Glory House bei ihr, sie wohnt weiter weg, schon per Livestream mit dabei. Aber beim heutigen Livestream war ich innerlich sehr involviert. Und sie schreibt unter anderem verschiedene Sachen, aber unter anderem schreibt sie, als ihr für die Hautprobleme gebetet habt, habe ich mich innerlich in den Heilungsstrom begeben. Seit mehreren Jahren habe ich Neurodermitis in den Schienbeinen. Auf eure Aufforderungen habe ich meine Beine direkt nach dem Gebet überprüft. Die Neurodermitis war fast verschwunden. Danke, Jesus. Abends erzählte mir Alexander, also der Freund, dass er im Gottesdienst für mich genau dafür gebetet hatte. Halleluja. Gott segne euch. Amen. Ist das nicht stark? Weißt du, es ist außer Raum und Zeit. Die heilende Kraft ist außer Raum und Zeit. Hier ist auch noch ein starkes Erlebnis von der Sandy aus Sachsen. Sie schreibt, ich möchte euch erzählen, was ich an diesem Abend, das war letzten Dienstag beim Ausgießungsabend, ich möchte euch erzählen, was ich an diesem Abend gesehen und erlebt habe. Sie war über Livestream. Ich nahm 2 Engel wahr. Diese gaben mir goldene Flügel und ich flog mit ihnen. Ein kurzes Stück flog ich noch unter einer Wolkendecke und sie sagten, komm doch hoch. Und ich flog durch die Wolkendecke in die Freiheit über den Wolken. Grenzenlose Freiheit und Schönheit. Dann sah ich plötzlich den goldenen Thron des Vaters. Unter diesem entsprangen 3 Flüsse, welche direkt durch die Wolkendecke nach unten flossen. Ein Fluss hieß Liebe, der andere Freude und der dritte Gerechtigkeit. Ich hörte die Worte, bleib fokussiert. Als ich deutlicher auf diese Flüsse sah, wurden sie tiefer, breiter und reißender und es entstand ein mächtiger Sog. Ich ließ alles los und ließ mich fallen und dieser Sog erfasste mich. Ich wurde von diesen 3 Flüssen umspült. Die Atmosphäre in diesem Sog war gefüllt mit Sieg, wie beim Sauerstoff zum Atmen. Ein tiefes Bewusstsein von Sieg und Durchbrüchen, egal welche Umstände gerade sind. Die Atmosphäre ist mit Sieg gefüllt. Wow, was für ein unendlich guter und liebender Vater und allmächtiger Gott. Noch heute höre ich diese Worte, bleibt fokussiert, meine Ströme werden stärker. Danke, Vater. Amen. Halleluja. So ist es. Die Ströme Gottes werden stärker. Und es ist tatsächlich auch außer Raum und Zeit. Aber wie viele von euch wissen, dass live vor Ort dabei zu sein, das Allerbeste ist. Halleluja. Deswegen bist du live hier vor Ort. Wie von euch haben über Livestream zugeschaut und sind heute das erste Mal live hier im Gottesdienst. Darf ich mal sehen? Wow, doch einige. Wow, super. Herzlich willkommen. Wunderbar. Halleluja. Halleluja. Pass auf, wir haben noch ein starkes Zeugnis von der Alina. Alina und Tatjana, könnt ihr mal kurz nach vorne kommen und einfach das Zeugnis geben. Wir haben ein starkes Zeugnis, was noch passiert ist, auch außer Raum und Zeit. Da wurde für einen jungen Mann gebetet. Ich hatte es schon mal kurz erwähnt, vor, ich weiß nicht, 2-3 Wochen. Aber jetzt haben wir auch noch Fotos dazu, die können wir zeigen, von einem jungen Mann, der Drogen, könnt ihr es einblenden, diese Facebook-Geschichte? Genau, von einem jungen Mann, der drogenabhängig war und nicht gläubig war und aus dem 9. Stock gesprungen ist in Drogenrausch, und die Ärzte haben ihm keine Überlebenschance gegeben. Und jetzt erzählt ihr mal, was passiert ist dann. Okay? Hallo, Alina. Genau. Этот парень мой хороший друг, он с Украины, и он 95-го года рождения, 2 мая. Значит, что с ним произошло? Его отправили на передовую. Он спортсмен, он баскетболист, очень большой. Он занимает первые места в Корее, Китае, ну, в общем, в Европе. Und der ist also so ein bekannter Sportler, und der ist also ein Basketballist, und der ist also körperlich sehr gut trainiert, und der musste dann in den Krieg ziehen und war dann auch dann auf dem quasi also in sehr sehr sehr gefährlichem Ort. In der Ukraine. Ja. Когда началась война, он приехал в Украину, отдать должное, он был на передовой и не выдержал, вернулся обратно домой. Его комиссовали. Und der war also dort im Krieg, und es ging ihm sehr, sehr schlecht. Und er musste dann zurückkehren, und er wurde aus der Armee entlassen. И у него такой был большой стресс, он получил от войны, и он хотел это все забыть. Ему посоветовали принять наркотики, чтобы это все забыть. Und er hatte so einen Stress, so ein so Trauma so von Krieg, und jemand hat ihm empfohlen, also nimm einfach so ein bisschen Drogen, dann geht's dir besser. Три дня он принимал наркотики, ему стало от этого плохо. Und er hatte so 3 Tage lang also Drogen genommen, und es ist ihm so schlecht geworden. И вот когда он решил, все, я не хочу принимать, он неделю был, скажем так, в трезвом состоянии, но с ним начали происходить странные вещи. Und nach diesen 3 Tagen hat er gesagt, ich möchte keine Drogen mehr nehmen. Ja, und er hat also, so sich von Drogen losgesagt, aber sehr komische Dinge passierten also trotzdem also in seinem Leben. Он ночью, 2 часа ночи, проснулся, пошел на кухню, закурил сигарету, потому он не мог это все как бы перенести, закурил сигарету, ему все было плохо, как-то вот не в состоянии, но здесь, за столом на кухне, он увидел, свет был включен, он увидел мужчину в темной одежде. Und er hat sie auch also, das war so 2 Uhr nachts so, und er ist also in die Küche gegangen, hat also die Zigarette angezündet, und also in der Küche war hell, und er hat also einen Mann wahrgenommen, der hatte so schwarze Kleidung. И он начал, этот мужчина начал с ним говорить, он говорит, ты слабак, ты ничего не можешь, ты вот открой окно, докажи, что ты спортсмен, что ты настоящий спортсмен. Но Илья не мог в это поверить, он не мог понять, кто с ним разговаривает, но на тот момент он понимал, что это был дьявол. Und also dieser Mann hat ihm gesagt, du bist ein Schwächling, jetzt also öffne einfach das Fenster und spring einfach raus, du kannst nichts so, und du bist nichts. Und er hat ja so verstanden, dass Teufel mit ihm persönlich gesprochen hat. Он вышел в подъезд, снова покурил, вернулся, этот мужчина снова сидит за столом, но уже было окно открытое. Илья жил на 9-м этаже в многоэтажке. Und dieser Mann, also der hat ja so in den 9. Stock also gelebt, hat seine Wohnung gehabt, und er kam aus der Wohnung raus, und dann kam er wieder rein, und dieser Mann also saß immer noch in der Küche, und das Fenster war offen. И он говорит, докажи, прыгай в окно, докажи, что ты настоящий спортсмен, докажи, что это все можешь. Он Он не понимал, как он где-то в сознании понимал, что как это прыгнуть с девятого этажа, он сейчас умрет, и дальше у него жизни нет. И он, чтобы доказать, что он все может, он прыгнул в окно с девятого этажа. Und dieser Mann hat ihn also wieder aufgefordert, also spring mal aus dem Fenster raus, du kannst nicht, du kannst ja allen beweisen, dass du etwas so drauf hast, wenn du runterspringst. Und so ist er also aus dem neunten Fenster runtergesprungen. Но это все происходило ночью, и так как он живет с бабушкой, бабушке 86 лет, бабушка только утром обнаружила на кухне, что окно открыто, Ильи нет, и она понимает, что что-то произошло. И в 6 утра его сзади дома нашли, он лежал без сознания и разбит, ну понимали, что внутри он полностью разбит, вызвали скорую и полицию. Und das war ja auch also um 2 Uhr in der Nacht, wo er dann rausgesprungen hat. Und da er so dann auch dann Oma so noch also mit ihm in der Wohnung gewesen war und die hat geschlafen und erst um 6 Uhr morgens hat sie dann auch dann gesehen, dass er nicht da ist und das Fenster offen ist und sie haben ihn nur so um 6 Uhr so gefunden auf der Straße und alle haben verstanden, dass er dann auch dann total so kaputt ist, ja. Приехала скорая, полиция, скорая забрала его в больницу, но врачи сказали, мы не даем гарантии, что он выживет. Его везли без сознания, он впал в кому, они не знали, что с ним будет дальше. Und der war so in Koma und die Ärzte haben gesagt, wir wissen nicht, was aus ihm wird, wahrscheinlich wird das nicht überleben. И когда это произошло, мне утром в 7 утра позвонили, потому что в 6 утра его уже забрали в больницу, позвонили, говорит, Алина, вот такое произошло, ну, нужно молиться. Я звоню Татьяне, я говорю, Таня, такой вот несчастный случай, мы очень молились за него. Его когда привезли в больницу, ему удалили селезенку, вот как мы видим на фото. Und also als Alina das also um 6 Uhr, um 7 Uhr erfahren hat, jemand hat sie angerufen und hat also gebeten, um diesen jungen Mann zu beten. Und wir haben uns zusammengetan und haben für diesen Mann gebetet. Und es wurde ihm also Milz rausseperiert. Man sieht auf dem Bild also diese, Folgen davon, also auf seinem Körper. И мы все вместе собрали ему деньги на лечение, было у него лекарство, деньги, все. Но послужило этому? Бабушка его привезла ему в больницу Библию, и Библия лежала рядом возле него. Und wir haben also Geld für ihn gesammelt, für diese ganze Medizin, für die Operation und für alles, was notwendig war. Und seine Oma hat ihm also Bibel gebracht ans Bett, wo er lag. Из-за него мы даже молились вот здесь. Und wir haben sogar hier so im Gottesdienst für ihn gebetet. И вот слава Богу, как вы видите, он выжил, он сейчас 2 месяца он пробыл в больнице, его поднял Иисус на ноги. И вот как мы видим на фото, вот он уже с Библией в руках. Und wir sehen auch also, dass Jesus ihn vollkommen wiederhergestellt hat, also in diesen 2 Monaten, also war er dann auch dann im Krankenhaus, aber er komplett wiederhergestellt und er geht ja nur mit Bibel rum, ja, und hat Jesus hat, ja genau, er hat sich bekehrt, ja. Halleluja. Halleluja. Jetzt evangelisiert er. Ja, jetzt evangelisiert er. Er hat ja auch also sein Zeugnis auch schriftlich zugeschickt, ja, und er hat geschrieben, also dass Ärzte mir so keine Hoffnung gegeben haben, aber Jesus Christus hat mich vollkommen wiederhergestellt. Halleluja. Und ich möchte mein ganzes Leben ihm widmen, ja, und ich möchte, dass sie auch Jesus empfängt, ja, und dass er weiß, also, dass für Jesus Christus alles möglich ist. Amen. Halleluja. Halleluja. Super. Vielen Dank euch für euer Zeugnis. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Ihm ist nichts unmöglich. Komm, geben wir mal Jesus so richtig die Ehre. Danke, Jesus. Herr, du bist der Retter. Du bist der Heiler. Du bist der Befreier. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du tust heute noch die gleichen Dinge wie vor 2000 Jahren, Herr. Und wir danken dir, Herr, auch heute Morgen, Herr, im Umkreis der Hörbarkeit meiner Stimme, Herr, wo Menschen sind, Herr, die vielleicht noch gebunden sind, Herr, die vielleicht im Drogenrausch sind, die vielleicht im Alkoholrausch sind. Vielleicht bist du zufällig über Livestream reingekommen. Vielleicht hast du zufällig darüber geswitcht. Jetzt ist gerade hier die Kraft Gottes und sie berührt dich und sie rettet dich und sie heilt dich und sie befreit dich, genauso wie bei diesem jungen Mann. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Danke, Herr, dass du heute genau auch hier in diesem Gottesdienst und durch diesen Gottesdienst, Herr, gewaltige Werke der Befreiung und der Errettung tust, Herr. Herr, dass das Verlorene gefunden wird, Herr, dass das Kranke geheilt wird, Herr, und dass das Gebundene freigesetzt wird, Herr. In Jesu Namen, das beten wir, Herr. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Der Strom Gottes ist hier, Halleluja. Ich sag dir auch, wenn du über Livestream zuschaust und dich betrifft, das geh nicht weg vom Livestream, sondern schau einfach zu, selbst wenn du dich kaum konzentrieren kannst. Ich sag dir, die Kraft Gottes wird in dich hineingehen und sie wird Klarheit schaffen und sie wird das, was einfach der Feind auf deine Seele gebracht hat, wird sie wegnehmen und wird sie wegspülen und wird sie wegschwemmen und du wirst die Liebe des Vaters erfahren in Jesu Namen. Amen, Amen, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit wirklich unsere Herzen weit öffnen für das, was Gott tun möchte. Amen. Und zwar tun möchte zuallererst in deinem Leben. Amen. Er möchte es nicht zuallererst irgendwo tun und irgendwann tun, sondern er möchte es in deinem Leben tun und zwar jetzt. Amen. Halleluja. 2. Korinther 6, Vers 2 heißt es, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Und Hebräer 4, Vers 6 und 7 heißt es, dieser Tag, an dem Gott wirkt und sein Versprechen erfüllt, heißt heute. Sag mal heute. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er, nämlich Gott, durch König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Amen. Gott hat diesen Tag gesetzt. Ich glaube von ganzem Herzen, dass es kein Zufall ist, dass du heute Morgen hier bist in diesem Gottesdienst, egal wie du hierher gekommen bist, egal wer dich hierher geschleppt hat oder hierher überredet hat oder sonst irgendwas oder dir 5 Euro versprochen hat, wenn du mitkommst oder was auch immer. Nein, das machen wir nicht. Halleluja. Oder du bist über Livestream reingezappt und ich weiß, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, sondern ich glaube, dass Gott dich hierher gezogen hat, weil er etwas Starkes in deinem Leben tun möchte heute Morgen. Weil der Strom Gottes fließt und er möchte etwas tun in deinem Leben und er ruft dich einfach auf, hineinzuspringen. Wann hineinzuspringen? Jetzt. Sag zu deinem Nachbarn, jetzt. Und sag zu deinem anderen Nachbarn, heute. Halleluja. Weißt du, Gott würde diesen Strom jetzt in dieser Zeit nicht so freisetzen, wenn er nicht der Meinung wäre, dass wir das absolut brauchen. Amen. Also Gott macht nichts einfach so. Gott macht nichts einfach nur, um uns ein bisschen zu bespaßen oder irgendwie mal was Neues zu machen oder neue Action oder irgendwas. Sondern Gott tut, was er tut. Gott gießt seinen Geist aus, weil er weiß, dass wir das brauchen. Und zwar jeder von uns für die nächste Wegstrecke, für das, was vor dir liegt. Du brauchst es. Die ganze, weißt du, die ganze Familie des Vaters. Wer ist die ganze Familie des Vaters? Halleluja. Der ganze, weißt du, auch nicht nur die, die hier sind in diesem Gottesdienst heute Morgen, sondern der ganze Leib Christi ist die Familie des Vaters. Weißt du, dieser Strom macht nicht Halt vor denominationellen Schranken. Dieser Strom macht nicht Halt vor Gemeindegrenzen. Das ist nicht eine Glory-Life-Ausgießung, ich habe es schon mal gesagt, sondern wenn du es irgendwie betiteln möchtest, dann nenn es von mir aus Emerland-Ausgießung. Darüber habe ich schon mal ein bisschen was gesagt, was Emer bedeutet, was Emerland ist, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es ist der Strom Gottes vom Thron durch den Sohn für die ganze Familie. Amen. Für den ganzen Leib Christi. Halleluja. Also ich empfehle dir, reinzuspringen. Ich empfehle dir, wie springst du rein? Indem du dir dienen lässt von jemandem, der schon reingesprungen ist. Ganz einfach. Das ist der kleine Schritt der Demut, den es braucht. Amen. Sei nicht zu stolz, sag nicht, ja, ich empfange das irgendwo bei mir im stillen Kämmerchen. Also das ist ein falsches Konzept manchmal, das wir haben. Also manche Dinge empfangen wir im stillen Kämmerchen. Und ja, ich habe diesen Strom tatsächlich im stillen Kämmerchen empfangen vor einigen Wochen. Aber weißt du, es gab zuvor viele Leute, die mir gedient haben in meinem Leben und die mir die Hände aufgelegt haben. Und davor hatten wir ein Wochenende mit Catherine Ruanolla, wo mir auch gedient worden ist. Weißt du, das ist nie, weißt du, Gott wirkt nie in deinem Leben im luftleeren Raum, sondern er wirkt immer in der Familie. Amen. Er wirkt immer in deinem Leben als einem Familienmitglied. Er sieht dich als ein Familienmitglied, nicht als einen Lonesome Rider. Halleluja. Und ihr Lieben, heute Morgen möchte ich, das hat mir so der Vater aufs Herz gelegt, wirklich ganz stark schon seit Tagen, ich möchte heute Morgen darüber sprechen, wie wir, wenn wir in den Strom hineingesprungen sind. Und wie gesagt, wer noch nicht hineingesprungen ist, heute Morgen ist deine Gelegenheit. Wir werden heute jedem die Hand auflegen, der das möchte. Wir werden jedem dienen, der sagt, jawohl, ich bin bereit reinzuspringen. Und der Strom Gottes wird auf dich kommen und der Strom Gottes wird dich erfüllen. Und du wirst merken, etwas wird anders in deinem Leben, weil der Strom, wenn er dich mal erfasst hat, dann beginnt er dich mitzunehmen, dann beginnt er dich weiterzutragen, dann beginnt er Neues zu tun in deinem Leben. Das wirst du merken. Wir werden also für jeden beten, der das möchte. Und wir werden jeden einweichen in diesen Strom und wir werden jeden hineinrufen in diesen Strom und freisetzen in diesem Strom. Aber dann, wenn du hineingesprungen bist, dann ist es auch wichtig zu erkennen, dass Gott, der Vater, will, dass du nicht nur einmal reinspringst, sondern er will, dass du in diesem Strom bleibst. Amen. Halleluja. Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 9 bis 10, er hat gesagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Mit anderen Worten, ich habe euch die Liebe des Vaters weitergegeben. Ich habe euch die Liebe des Vaters gezeigt. Man könnte auch sagen, jetzt mit unserem Sprachgebrauch momentan, könnte man sagen, ich habe euch den Strom der Liebe des Vaters geöffnet und ich habe den Preis dafür bezahlt, dass ihr in diesen Strom hineinspringen könnt. Und dann sagt er weiter im nächsten Vers, bleibt in meiner Liebe. Amen. Ich habe euch geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Jetzt bleibt in meiner Liebe. Jetzt geht es darum, darin zu bleiben. Mit anderen Worten, Gott möchte, dass dieser Strom seiner Liebe zur permanenten Grundlage unseres Lebens wird. Er möchte, dass dieser Strom seiner Liebe jeden Tag in deinem Leben fließt, unabhängig davon, ob gerade Ausgießungsgottesdienst ist oder nicht Ausgießungsgottesdienst ist. Amen. Wir haben jetzt eine ganze Woche lang keinen Ausgießungsgottesdienst. Oh mein. Weißt du, umso mehr will Gott sein Geist jeden Tag in deinem Leben ausgießen. Amen. Er will nicht, dass du rausgehst aus dem Strom, sondern er will, dass du bleibst im Strom. Bleibt in meiner Liebe, hat Jesus gesagt. Johannes 17, 11 ist noch ein guter Vers dazu, da betet er Jesus im hohepriesterlichen Gebet und er sagt, bevor er geht zum Vater, sagt er über seine Jünger, seine Familie, er sagt, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe es schon oft gesagt, wenn die Bibel vom Namen spricht, dann ist mit dem Namen immer das Wesen mit gemeint. Also bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus, und hier sagt er zum Vater, bewahre sie in deinem Wesen, bewahre sie im Wesen der Liebe des Vaters, bewahre sie in diesem Strom der Liebe des Vaters. Gott will dich darin bewahren. Er will, dass du reinspringst und er will, dass du auch immer wieder reinspringst, aber dann will er irgendwann mal, dass du bleibst. Amen. Weißt du, ich erlebe diesen Strom Gottes jetzt wirklich und deswegen weiß ich, dass es möglich ist. Seitdem sich dieser Strom eröffnet hat, der wievielte war es? 23. glaube ich, 23. oder 24. Juli, ja, was jetzt also über 4 Wochen her ist. Seither erlebe ich jeden Tag, dass dieser Strom sich freisetzt in meinem Leben. Jeden Tag, weißt du? Jeden Tag. Ich habe gesagt, am ersten Tag hat Gott zu mir gesagt, knie dich auf den Teppich, zieh die Decke über deinen Kopf drüber, die Sofadecke, zieh sie so halb über den Kopf drüber, knie dich hin. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ist diese Liebe des Vaters einfach ohne Vorwarnung über mich hereingebrochen. Ja? Einfach in mich hineingeflossen und 2 Stunden lang war ich da unter der Decke und habe geweint und die Liebe des Vaters hat Punkte in meiner Seele berührt und ist in mir geflossen und alle möglichen Dinge sind passiert in dieser Zeit. Und dann bin ich aufgestanden irgendwann nach ungefähr 2 Stunden und der Strom war immer noch da. Amen. Und am nächsten Tag habe ich wieder die Decke über den Kopf gezogen und der Strom war immer noch da. Und seit jeden Tag, weißt du, mindestens einmal am Tag habe ich diese Zeit, wo ich die Decke über den Kopf ziehe und der Strom ist was? Immer noch da. Amen. Sag mal, immer noch da. Aber es ist wichtig, weißt du, es gibt ein paar Dinge und die hat mir der Heilige Geist aufs Herz gelegt. Es gibt ein paar Schlüssel, auch für dich und für mich genauso, damit dieser Strom bleiben kann. Damit wir dauerhaft in diesem Strom gehen können. Damit wir in diesem Strom bewahrt bleiben. Damit wir nicht nur von einer starken Erfahrung zur nächsten starken Erfahrung gehen. Sondern dass auch zwischen den Erfahrungen der Strom fließt. Amen. Und weißt du, das ist das, was Gott will. Weißt du, dass dein Herz, also wie ich vorher gesagt habe, als Irina gestern vom Fahrradfahren nach Hause kam und sagte, oh, der Strom ist da. Weißt du, das ist einfach dieses Empfinden, die Liebe Gottes erfüllt unser Herz und macht uns glücklich. Es heißt im Psalm 46, glaube ich, ist es Psalm 46, des Stromes Läufe erfüllen die Stadt Gottes und machen sie glücklich. Amen. Des Stromes Läufe machen glücklich. Was gerade gehört, Liebe, Freude, Gerechtigkeit. 3 Ströme, die von diesem Liebesstrom ausgehen. Liebe, Freude, Gerechtigkeit. Mach dich glücklich. Und Gott will diesen Strom seiner Liebe permanent in dir fließen lassen. Also Paulus sagt in Galater 5, Vers 16, und das ist wirklich eine Schriftstelle, um in diesem Strom zu bleiben, eine Schlüsselstelle. Er sagt da, wandelt im Geist. Mit anderen Worten, wenn du das Wort wandeln, ist ja ein bisschen altmodisch, aber wenn du das hörst, woran denkst du bei wandeln? Dann denkst du sicher nicht nur an einmal reinspringen, sondern bei wandeln, da denkst du so an kontinuierlich, gechillt, unterwegs sein, ein Schritt vor den anderen, Halleluja, im Strom, bleibend, Halleluja, immer frisch. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Da passiert was, Halleluja. Der Strom Gottes, Halleluja. Wandeln heißt kontinuierlich. Wandeln heißt dauerhaft. Wandeln heißt nicht nur einmalig, sondern wandeln heißt immer wieder neu, permanent. Halleluja. Und ich habe schon öfters mal gesagt, und das ist ein Schlüssel wirklich, um in diesem Strom zu bleiben, was heißt Wandeln im Geist? Christen haben da manchmal eine komische Vorstellung, was heißt Wandeln im Geist? Sie denken, Wandeln im Geist ist einfach, okay, ich schließe einfach immer die Augen und ich bin so wie so der Hans Guck in die Luft, ich sehe gar nichts mehr und ich sehe gar nicht mehr, wo ich hinlaufe. Da war was, okay. Nein, weißt du, das ist nicht Wandeln im Geist. Wandeln im Geist ist nicht irgendwie wie der Idiot herumwanken und nicht mehr wahrnehmen, was in der Welt passiert oder so. Sondern was heißt Wandeln im Geist? Im Kern heißt Wandeln im Geist, Wandeln gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Amen. Und hier hast du deinen ersten Schlüssel. Der erste Schlüssel, um kontinuierlich in diesem Strom zu bleiben, ist, dass du dir bewusst machst, die Basis für das Wirken des Stromes Gottes in deinem Leben ist nicht ein bestimmtes Gefühl, ist nicht eine bestimmte Erfahrung, sondern die Basis ist das, was das Wort Gottes sagt. Amen? Bist du damit einverstanden? Du hast eine sichere Grundlage. Also diese Grundlage ist morgen nicht anders wie heute, übermorgen nicht anders wie heute. Die ist im Gottesdienst nicht anders wie außerhalb vom Gottesdienst. Es ist immer die gleiche Grundlage. Und diese Grundlage, das Wort Gottes, sagt dir zum Beispiel in Johannes 17, 23, Jesus sagt es, Vater, dass die Welt erkennen soll, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Amen. Das heißt mit anderen Worten, dass die Liebe des Vaters, das sagt das Wort Gottes, die Liebe des Vaters ist so für dich da, wie sie für Jesus da ist. Das ist eine gute Grundlage. Ja? Amen. Also wenn du dir die Decke über den Kopf ziehst oder was auch immer du machst in deiner Zeit mit dem Herrn, dann machst du dir bewusst, weißt du, dann stellst du dich auf das Wort Gottes und das Wort Gottes sagt dir, hey, ich bin genauso im Zentrum der Aufmerksamkeit des Vaters, wie Jesus im Zentrum der Aufmerksamkeit des Vaters ist. Ich bin genauso geliebt vom Vater, wie Jesus vom Vater geliebt war und ist. Halleluja. Wenn der Vater zu Jesus sagte, schaut hier, mein geliebter Sohn, auf ihn hört, an ihm habe ich wohlgefallen. Markus 1, 11 und dann der Berg der Verklärung. Ja, wo der Vater über Jesus und zu Jesus gesprochen hat. Weißt du, 1. Johannes 4, Vers 17 heißt es, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. So wie Jesus ist, so bist du in dieser Welt. Das heißt, was sagt der Vater über dich? Genau dasselbe. Amen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Nimm noch Zephania 3, Vers 17 dazu. Er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Halleluja. Das sind die Gedanken des Vaters. Und weißt du, die Basis dafür, dass du dich beschenken lässt von der Liebe des Vaters, ist genau das, was das Wort Gottes über die Liebe des Vaters sagt. Die Basis für deine eigene Liebe zum Vater, weil das ist die andere Seite des Stroms, es ist ja immer gegenseitig, er liebt dich, du liebst ihn. Ja? Die Basis, dass du ihn liebst, ist auch nichts anderes als das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes sagt dir zum Beispiel Jeremia 29, Vers 11, dass Gott, der Vater, ja die Gedanken kennt, die er über dich hat. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil. Gute Gedanken. Amen. Er hat gute Gedanken über dich. Der Lukas 15, Vers 31 sagt, der Vater zu dem Sohn, der immer bei ihm im Haus ist, also praktisch übertragen zum Gemeindemitglied sozusagen, ja, sagt der Vater, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Er sagt zu dir, Kind, du bist alle Zeit, Margarita, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, dein. Das ist die Zusage des Vaters. Weißt du, das ist ein Grund, ihn zu lieben. Amen. Paulus sagt, alles ist euer, ihr aber seid Christi. Alles gehört uns. 1. Korinther 3, Vers 23 ist es, alles gehört uns. Also das löst in dir Liebe aus, wenn du dir das bewusst machst. Aber die Basis ist nicht dein Gefühl. Du musst nicht irgendein Gefühl irgendwo herpressen, dass du den Vater liebst, sondern du musst dir eigentlich nur bewusst machen, was das Wort Gottes sagt. Und dann kannst du eigentlich nicht anders als explodieren vor Liebe. Amen. Und du sagst, was? Ich bin dein Kind und ich bin immer bei dir, Vater. Und du bist immer bei mir. Und ich bin im Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Und alles, was dir gehört, gehört auch mir. Das ist ja der Hammer. Amen. Halleluja. Gott ist gut, das sagt mir das Wort Gottes. Ich brauche keine Erfahrung. Und weißt du, auch jede Erfahrung, die mir im Sichtbaren sagen will oder wo der Teufel benutzen will, um mir zu sagen, schau doch mal, Gott ist doch nicht gut, sonst wäre das nicht in deinem Leben passiert. Weißt du, ich erkläre es zur Lüge, weil ich weiß, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt mir, alle Dinge müssen mir zum Besten dienen, weil ich ihn liebe. Halleluja. Das ist die Basis. Alles dient mir zum Besten und deswegen werde ich unter keinen Umständen, im wahrsten Sinne des Wortes, unter keinen Umständen jemals daran zweifeln, dass Gott gut ist. Und weil ich nicht daran zweifle, dass Gott gut ist, habe ich immer eine sichere Grundlage, mich von ihm lieben zu lassen und ihn zu lieben. Amen. Ich meine, du willst dich nicht von jemandem lieben lassen, von dem du nicht sicher bist, dass er gut ist. Oder? Wenn du nicht sicher bist, oh, was kommt da, dann tust du lieber die Schranken hoch. Ja, aber wenn du weißt, okay, Gott ist gut, weißt du, dann kannst du dich von ihm lieben lassen. Halleluja. Also, Wandel im Geist bedeutet immer auch wandeln gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Also, bleib in meiner Liebe. Wenn Jesus sagt, bleib in meiner Liebe, dann sagt er damit auch, bleib im Wort Gottes. Bleib in dem, was das Wort Gottes sagt. Das ist der erste Schlüssel. Und das Zweite, und das ist auch wichtig, das Zweite ist, es ist auch wichtig, dass du ganz real tatsächlich in diesem Strom bleibst, weil dieser Strom ist real, verstehst du? Es ist nicht nur so eine Glaubenssache oder so, jetzt im Sinne von, okay, ich glaube es oder ich glaube es nicht, sondern es ist eine reale Substanz. Was glaubst du, was es auslöst, dass Leute solche Sachen erleben, wie ich es vorher vorgelesen habe, dass sie plötzlich in den Himmel entrückt werden und Dinge sehen, Erlebnisse haben im Geist, dass plötzlich um sie herum blitzt und hell wird und oder dass sie Heilung erleben in ihrem Körper. Was glaubst du, was das auslöst? Da muss ja was dahinter sein. Da ist ja eine Substanz drin. Das ist ja nicht einfach nur irgendwie, weil jemand was Nettes gesagt hat. Ja? Das ist ja nicht nur Worte. Ja, Paulus hat gesagt, das Reich Gottes besteht nicht im Worte machen, sondern es besteht in Kraft. Du könntest auch sagen, es besteht in Substanz. Das heißt, dieser Strom, der jetzt in dieser Zeit freigesetzt ist, dieser Strom der Liebe des Vaters ist eine reale Substanz. Ich meine, was bewirkt, dass du Menschen in diesem Strom, wir haben das jetzt schon hunderte Male erlebt, dass wir haben ja schon hunderten Leuten jetzt gedient in diesem Strom, und dass du Menschen in diesem Strom die Hand auflegst und plötzlich fangen sie unkontrolliert an zu weinen und Dämonen fahren aus und sie werden freigesetzt und sind hinterher vollkommen verändert. Was bewirkt das? Das ist eine Substanz, eine reale Substanz. Das ist die Substanz des Heiligen Geistes. Es ist die Substanz der Kraft Gottes. Es ist die Substanz der Liebe Gottes. Amen. Und diese Liebessubstanz meint Jesus auch, wenn er sagt, bleibt in meiner Liebe. Mit anderen Worten, bleib in der Substanz. Sag zu deinem Nachbarn, bleib in der Substanz. Halleluja. Bleib in der Substanz. Und zwar bleib in der Substanz, unabhängig von einem Meeting, unabhängig von einer speziellen Ausgießungsveranstaltung. Bleib in dieser Substanz, in deinem täglichen Leben. Was ist der Schlüssel, in dieser Substanz zu bleiben? Ich sag dir, ich gebe es dir ganz einfach auf den Punkt und da kannst du dann selber die ganze nächste Woche drüber kauen und es verstoffwechseln. Aber ich sag dir einfach, ich gebe es dir einfach mit dem einfachen Bild, weil das ist wirklich der für Kinder verständliche Schlüssel. Es ist ganz einfach, der Strom Gottes, nein, oder nicht der Strom Gottes nur, sondern der überhaupt jeder Strom, den es gibt auf diesem Planeten Erde, jeder Strom, jedes Wasser, jeder Fluss, fließt immer nach unten. Amen. Er fließt immer nach unten. Jetzt sagst du, ja, was soll das jetzt heißen? Er fließt immer nach unten. Ganz einfach. Du musst da sein, wo der Strom hinfließt. Und wo fließt er hin? Was habe ich gerade gesagt? Unten. Jetzt sagst du, was heißt das? Unten. muss ich unter den Tisch mich verkriechen oder unter den Stuhl oder was? Ganz einfach. Der Schlüssel ist, du musst an diesem Punkt, ich nenne es jetzt mal Geist mit geistlicher Sprache, du musst an diesem Punkt dessen, was die Bibel nennt, der Demut bleiben. Demut. Kannst du dir notieren. Das kannst du dir notieren, kannst du dir auch hinter die Ohren schreiben gerne oder wo auch immer du das sonst hinschreiben möchtest. Aber das ist der absolute Schlüssel. Demut ist der Schlüssel, weil der Strom fließt nach unten. 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es, den Stolzen widersteht Gott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Philipper 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, das ist die Schlachterübersetzung, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Mit anderen Worten, Demut ist der Schlüssel, um die Gunst Gottes zu erfahren. Einmalig die Liebe Gottes erleben kann jeder, der sich einmalig demütigt. Amen. Permanent die Liebe Gottes erleben kann jeder, der einen Lebensstil der Demut erlernt. Amen. Bist du mit mir? Kannst du der Logik folgen? Der Strom fließt immer zum niedrigen Punkt, nicht zum hohen Punkt. Der Stolz ist der hohe Punkt. Amen. Du musst entstolzt werden. Also runter von deiner Stelze. Deine Stelze, mit der du dich selber erhöhst und sagst, ja, ich weiß, wo Sache ist, ich weiß genau, wie es läuft und ich habe schon 1983 den Herrn erlebt und das war gewaltig und seither habe ich nichts mehr dazugelernt. Ja. Von dieser Stelze musst du runter, du musst entstolzt werden, um empfangen zu können. Und der Punkt ist eben der, wie ich gerade gesagt habe, wenn du einmal den Strom Gottes erleben willst, dann musst du dich einmal entstolzen lassen. Wenn du permanent die Liebe Gottes erleben willst, dann musst du dich vom Heiligen Geist permanent entstolzen lassen. Jeden Tag entstolzen lassen. Was heißt das? Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die, die geistlich arm sind und es wissen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Amen. Glückselig sind die, die geistlich arm sind und es wissen. Also, das ist, finde ich, die beste Übersetzung. Es gibt da unterschiedliche Übersetzungen, aber das finde ich die beste Übersetzung. Glückselig sind die, die geistlich arm sind und es wissen. Ihr braucht es nicht einblenden, weil das ist die falsche Übersetzung. Lasst es weg. Halleluja. Also nicht die falsche, also es ist auch richtig, aber es verwirrt sonst nur. Okay, also, die es wissen, verstehst du? Damit sagt Jesus eigentlich ganz klar, geistlich arm sind alle. Nur es wissen nicht alle. Das ist der Punkt. Verstehst du? Es gibt gar niemanden, der nicht geistlich arm ist. Aber es gibt welche, die es nicht wissen. Und die es nicht wissen, halten sich an einem Punkt auf, wo der Strom nicht hinfließen kann. Deswegen, ich habe es neulich gepredigt, Epheser 3, Vers 14, hat Paulus gesagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und ich habe da schon gesagt, weißt du, Beugen der Knie, es geht nicht um irgendeinen äußeren Akt in erster Linie. Auch bei Demut, weißt du, bei Demut geht es nicht darum, dass du irgendwie so betröppelt durch die Landschaft laufst und sagst, oh, ich bin so demütig, heute wieder gedemütigt. Und, oh ja, verstehst du? Es hat ja nichts mit Selbstkasteiung oder so irgendwas zu tun. Oder dass du dich selber runter machst und ständig sagst mit der allerletzte. Ich werde nachher gleich ein Beispiel für mangelnde Demut geben. Ich sage, der eine Mangel für Demut, ein Kennzeichen für mangelnde Demut ist, dich ständig selber zu verdammen und über dich nachzugrübeln und ständig auf dich selber fixiert zu sein, wie schlecht du bist. Das ist ein Zeichen von mangelnder Demut in Wirklichkeit. Ich komme noch drauf. Halleluja. Aber wirkliche Demut ist eine Herzenshaltung. Ist eine Herzenshaltung. Weißt du, warum hat Gott mir das gesagt im Nachhinein jetzt? Warum hat Gott mir das gesagt, ich soll auf meine Knie gehen, auf dem Teppich und die Decke mir über den Kopf ziehen? Ich glaube, ein Grund war, weil er damit wollte, dass ich diese Haltung der Bedürftigkeit vor ihm zum Ausdruck bringe. Aber weißt du, der Punkt war, und deswegen funktioniert es nicht, wenn du es einfach nur nachmachst, verstehst du? Einfach so als Prinzip, okay, jetzt habe ich das Prinzip erkannt, ich muss einfach nur auf den Teppich gehen, Decke drüber. Also es war gleichzeitig verbunden mit dieser Haltung, Herr, ich brauche dich verzweifelt, ich brauche dich unbedingt. Amen. Ohne dich kann ich nichts tun, weißt du? Und wenn du mit dieser Haltung, ohne dich kann ich nicht weiter, weißt du, ohne dich kann ich keinen Tag weiter. Also wenn du jeden Tag zu Gott kommst in dieser Herzenshaltung, ohne dich kann ich keinen Tag weiter, dann wirst du erleben, wie jeden Tag Gott dich neu mit diesem Strom füllt, wie jeden Tag Gott neu das gibt, dir das gibt, was du brauchst. Weil an diesem niedrigen Punkt, an diesem Punkt der Demut, da fließt der Strom hin. Also es kommt darauf an, jeden Tag in diese Herzenshaltung einzutreten. Und tatsächlich ist es so, je mehr du im Strom Gottes erlebst, umso größer ist die Gefahr zu denken, oh, jetzt habe ich alles erlebt. Aber wenn du wirklich auf deinen Geist hörst, dann merkst du, je mehr du erlebst im Strom Gottes, umso hungriger wird dein Geist. Deine Seele sagt vielleicht dann irgendwann, wow, habe ich eine Erfahrung gemacht, wow, ist ja der Hammer, ich habe jetzt die gewaltige Berufung, jetzt weiß ich, ich bin, was weiß ich, ein Apostel oder ein, keine Ahnung was, ein, was auch immer. Aber weißt du, Gott gießt seinen Strom nicht aus, um dich aufzublasen, sondern Gott gießt seinen Strom aus, um dir etwas zu zeigen. Nämlich, er zeigt dir, hey, ich komme an den tiefsten Punkt. Wie von euch wollen dauerhaft im Strom Gottes leben? Weißt du, dann ist dieser Punkt entscheidend. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dir ständig sagen musst, wie schlecht alles ist, verstehst du? Du kannst an diesem Punkt verzweifelten Hungers sein, ohne dass es im Sichtbaren irgendeinen direkten Grund gibt. Weißt du, es muss nicht erst, was weiß ich, irgendwas Schlimmes passieren in deinem Leben, dass du merkst, hey, ich brauche Gott. Weil die Wahrheit ist, wir können keinen Tag wirklich leben gemäß dem unserer Bestimmung, die im Buch des Lebens für unser Leben aufgeschrieben ist, gemäß Psalm 139, Vers 16. Wir können keinen Tag unseres Lebens leben, ohne in Verbindung mit seinem Strom zu sein. Wir können aus eigener Kraft nichts tun. Ja, Römer 8, Vers 3 bis 6 heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weißt du, dem Gesetz ist es unmöglich, dem menschlichen Gesetz ist es unmöglich, mach ein Gesetz draus, deine Decke über den Kopf zu ziehen und es ist unmöglich. Dem Gesetz ist es unmöglich, weil es nämlich durch das Fleisch kraftlos war. Ja, dein Fleisch kann versuchen, wow, jetzt lebe ich im Geist, wow, jetzt bin ich demütig und du versuchst es aus eigener Kraft und schon hast du wieder versagt. Verstehst du? Das ist das. Weißt du, was ist Demut? Demut ist einfach loslassen, niederfallen vor Gott und sagen, ich brauche dich verzweifelt. Ich weiß nicht, wie es geht. Amen. Weißt du, ich weiß nicht mal, wie man demütig ist. Weißt du, das ist Demut. Weil sonst ist wieder nur Fleisch. Sonst machst du wieder Demut. Sonst produzierst du Demut. Versuchst irgendeine Demut hervorzupressen. Sag, ich bin so demütig. Und das sind dann die Christen, die dann rumlaufen. So, ich bin so demütig. Und ist nicht sehr attraktiv. Und vor allen Dingen sagt die Bibel, es ist kraftlos. Kraftlos durch das Fleisch. Aber das, was dem Gesetz unmöglich war, sagt Paulus, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Da hast du es wieder. Weißt du, Demut ist Leben im Geist. Echte Demut kommt aus dem Geist. Wusstest du, dass dein innerer, neugeborener Mensch, dein Jesus-Mensch, wusstest du, dass der total demütig ist? Wusstest du, dass dein Geist 100% demütig ist? Ja, weil wenn Jesus in dir lebt, dann bist du wie er in dieser Welt. Und er hat gesagt, ich bin demütig und ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, hat er gesagt. Amen. Das heißt, dein Geist ist demütig. Amen. Entscheidend ist nur, dass du deinem Geist die Oberhand gibst, dass du nach dem Geist lebst. Weißt du, dein Geist will diesen Lebensstil. Dein Fleisch sagt zwischendurch mal, das ist so anstrengend, immer wieder neu, dass ich vor Gott beugen und demütigen und sagen, Herr, ich brauche dich so verzweifeln und dann auch noch auf ihn warten, dass wirklich der Strom kommt in mein Leben und nicht gleich wursteln und nicht gleich werkeln und nicht gleich hier und nicht gleich Handy gucken und nicht gleich das machen und nicht gleich jenes. Das kostet so viel Überwindung. Ich sag dir, dein innerer Mensch, dein Geist will gar nichts anderes. Es ist nur dein äußerer Mensch, der noch manchmal schlecht erzogen ist. Amen. Ja, ist schlecht erzogen. Halleluja. Weißt du, gute Erziehung schon bei Kindern, kleiner Tipp für die Eltern, gute Erziehung bringt Kindern schon im Kindesalter bei, wie sie mit Dingen richtig umgehen, zum Beispiel solchen Ablenkungen wie hier. Amen. Das, weißt du, in der Bibel heißt es, gewöhne deinen Knaben oder dein Sohn oder auch deine Tochter, gilt genauso, in frühen Jahren an den richtigen Weg und er wird nicht davon abweichen, wenn er älter ist. Amen. Das heißt, und weißt du, wenn es möglich ist, ein Kind zu erziehen, bestimmte Dinge nicht zu tun und bestimmte Dinge zu lassen und wo du als Eltern sagst, nein, bei uns im Haus nicht, weißt du? Ich meine, ich würde nicht dulden, zum Beispiel, wenn ich Vater wäre oder Mutter wäre, ich würde nicht dulden, dass in meinem Haus lautstark weltliche Musik gespielt wird. Würde ich einfach nicht dulden. Würde ich sagen, das ist mein Haus und ich will nicht, dass der Heilige Geist hier betrübt wird. Egal wie, das will ich nicht. Ich will hier die Atmosphäre des Heiligen Geistes. Ich würde es meinen Kindern erklären, ich würde es ihnen sagen, warum, wieso, aber dann würde ich sagen, okay, Ende der Diskussion. Amen. Das ist mein Haus. Amen. Und genauso kannst du sagen, hey, als Geistmensch kannst du sagen, hey, ich will an diesem Punkt der Demut leben. Ich will an diesem tiefen Punkt leben. Ich will das Seele. Und wenn es dir stinkt und du hast alle möglichen Argumente und du sagst wieder nein und du hast wieder Entschuldigungen, dich nicht zu demütigen, du sagst wieder, ja, aber ich muss erst noch das erledigen und das ist ja auch noch ganz wichtig. Ich weiß noch, als ich mich das allererste Mal in meinem Leben bekehrt habe, ich habe mich eigentlich zweimal bekehrt, ja, einmal mit 12 und dann bin ich wieder weggekommen und mit 18 dann wieder neu. Aber als ich mich das erste Mal bekehrt habe auf einer Freizeit von gläubigen Christen und Jesus eingeladen habe in meinem Leben, da hatte ich einen Schulfreund, der war mit mir im Zimmer und Und dann haben wir uns damals am Ende dieser Freizeit die Leiter beigebracht, wie man jeden Tag einfach, man hat es damals stille Zeit genannt, ja, muss ja nicht immer still sein, aber auf jeden Fall eine Zeit mit Gott verbringt, ja, und in der Bibel liest und betet und den Tag so anfängt und nichts anderes vorher macht, bevor man das nicht gemacht hat. Und dann weiß ich noch, hat dieser Freund zu mir gesagt, ja, das ist alles ganz schön und gut, aber die Pflicht geht vor. Die Pflicht geht vor. Also mit anderen Worten, wichtiger ist es, dass ich in die Schule gehe, dass ich meine Hausaufgaben mache. Und für das andere, nach dem Motto, habe ich eigentlich keine Zeit. Für den anderen Schnickschnack habe ich keine Zeit. Die Pflicht geht vor. Also das sind so Gedanken, die manchmal kommen. Kennst du das? Die Pflicht geht vor. Also zu dir sagt es diese Stimme vielleicht auch, manchmal vielleicht auf andere Weise, sagt, hey, das musst du unbedingt noch schnell erledigen. Und dann, Herr, dann komme ich, dann, Herr, dann beuge ich mich vor dir. Dann werden wir eine richtig gute Zeit haben unter der Decke zusammen. Dann wird es richtig super. Aber erst noch das. Weißt du, aber wie heißt es? Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Halleluja. Also jetzt demütigst du dich, jetzt entscheidest du dich gegen diese Dinge, die dich abhalten wollen, wirklich dich vor Gott zu demütigen und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Amen. Und das Gleiche gilt auch, und das ist mein letzter Punkt heute, das Gleiche gilt auch für den Wandel in der Liebe. Weil Jesus hat ja gesagt, bleibt in meiner Liebe. Der Strom Gottes, von dem wir hier reden, ist nichts anderes als der Strom der Liebe. Ist der Strom der Liebe des Vaters. Und Jesus will, dass wir in diesem Strom der Liebe des Vaters bleiben. Dass wir nicht nur einmal reinspringen und ein starkes Erlebnis haben und vielleicht Heilung erleben für unsere Seele und denken wir, wow, jetzt bin ich so erfüllt mit der Liebe. Und dann bleibt dieser Strom nicht, das will er nicht, sondern er will, dass wir in der Liebe bleiben. Und dafür ist auch ein Schlüssel, und das hat auch mit Demut zu tun, dafür ist tatsächlich ein Schlüssel, jeden Tag darum zu kämpfen, in der Liebe zu bleiben. Amen. Wirklich buchstäblich in der Liebe zu bleiben. In Gott zu bleiben, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, in deiner persönlichen Zeit mit ihm, indem du dich abhängig machst von ihm, aber auch in Bezug auf all die Menschen um dich herum. Weißt du, es wird auf die Dauer nicht funktionieren, dass der Strom Gottes in deinem Leben dauerhaft fließt, wenn du dein Herz verhärtest in Bezug auf die Liebe zu deinen Nächsten. 1. Johannes 4, Vers 20 sagt Johannes, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Mit anderen Worten, wenn du in diesem Strom der Liebe des Vaters bleiben willst, ist es wichtig, dass du dich immer wieder für die Liebe zu deinen Nächsten, also angefangen in deiner Familie, ganz konkret, dass du dich entscheidest, in der Liebe zu deinem Nächsten oder deiner Nächsten zu bleiben. Und dass du von dir selber wegschaust und dich entscheidest zu sagen, okay, was kann ich tun, damit sein oder ihr oder ihrer von mehreren Liebestank gefüllt wird. Okay? Und wenn das mal nicht gelingt, was machst du dann? Dann demütigst du dich. Amen. Dann kommt Demut. Dann demütigst du dich. Das heißt, dann sagst du, okay, es tut mir leid. Weißt du, und hier entscheidet sich ganz, ganz viel darüber, ob wir im Strom der Liebe bleiben oder nicht. Weil was der Feind tun will, ist, er will uns immer irgendwelche Ausreden geben, warum wir uns nicht demütigen brauchen. Weißt du, er sagt dann immer, ja, stimmt schon, ich war ziemlich genervt, aber du hast meinen Triggerpunkt getroffen und deswegen darfst du dich nicht wundern, dass ich genervt bin. Ausrede. Amen. Oder du sagst, oh, wenn ich jetzt Schwäche zeige, wenn ich mich jetzt dafür entschuldige bei irgendjemandem, für das, was mein Fehler war, dann werde ich am Ende missbraucht, dann bin ich am Ende schwach, dann werde ich verletzt werden. Also Mauern hoch. Keine Schwäche zeigen. Ja, oder du sagst, ja, aber es waren höchstens 10% meine Schuld und 90% die vom anderen. Kennst du das? Aber weißt du was, Demut sagt, okay, dann entschuldige ich mich für die 10%, egal ob das jetzt wirklich stimmt mit den 10%, das sei ja dahingestellt, weil oft ist unsere Wahrnehmung ein bisschen anders als der Sicht Gottes, ist unter Umständen genau umgekehrt. Aber weißt du, selbst wenn deine Wahrnehmung so ist, dass du sagst, okay, nur 10% liegen an mir. Hey, um im Strom der Liebe zu bleiben, entschuldige ich mich für meine 10%, auch wenn der andere sich für seine 90% nicht entschuldigt. Wie wäre das? Das nennt man Lebensstil der Demut. Amen. Das nennt man Bleiben in der Liebe. Du kannst nicht in der Liebe bleiben, wenn du dein Herz für diese, für dieses zarte, ich sag mal, dieses zarte Ziehen des Heiligen Geistes hart machst. Weißt du? Also das Blut Jesu reinigt dich, beziehungsweise es bedeckt deine Sünden, ist sofort bereit, deine Sünden zu bedecken. Aber nicht deine Entschuldigungen. Deine Entschuldigungen funktionieren nicht. Die bedecken die Sünden nicht. Weißt du, dein Verstand will es bedecken, indem er sagt, ja, aber genau, das war so und der war ja so. Und er ist ja klar, da kann man ja mal aus der Haut fahren, da ist ja mal so. Ist ja normal. Aber weißt du, das bedeckt deine Schuld nicht. Sondern das Blut Jesu bedeckt deine Schuld. Und wann bedeckt das Blut Jesu deine Schuld? 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bedecken von Schuld ist nichts anderes als ein Mangel an Demut. Amen. Und diese Gedanken, die kommen wollen, ist einfach ein Zeichen dafür, dass du in dem Moment nicht in der Demut wandelst. Und ich predige zu mir selber, also nicht, dass du denkst, dass mir das nie passiert, verstehst du? Dass mich der Heilige Geist nicht überführt und sagt, hey, wie sieht's aus mit der Demut nochmal? Amen. Aber weißt du, ich glaube etwas, was passiert in diesem Strom der Liebe, der sich hier ausgießt momentan. Ich glaube, was ist passiert, wir werden sensibler. Wie von euch könnt ihr es schon bestätigen? Okay, Amen. Es wird sensibler, weil du merkst, hey, ich will den Strom der Liebe des Vaters nicht verlieren. Ich will nicht da rauskommen. Und deswegen will ich die Liebe nicht verletzen. Und weil ich die Liebe nicht verletzen will, demütige ich mich lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und das ist kein Zeichen von Schwäche. Weil sonst, wenn das ein Zeichen von Schwäche wäre, dann würdest du damit sagen, dass Jesus schwach war, weil er hat sich gedemütigt wie keiner sonst von uns. Sagt Philipper 2, habe ich gerade gelesen. Ja. Und es war kein Zeichen von Schwäche, dass Jesus sich gedemütigt hat bis zum Tod am Kreuz, dass er sich hat wirklich entstellen lassen bis zum Äußersten, war kein Zeichen von Schwäche, sondern es war ein Zeichen von größter Stärke, von größter Größe. Demut ist Größe. Amen. Halleluja. Seid so still heute Morgen. Seid schon ganz demütig. Nein, das ist die falsche Demut. Okay. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, was sind Zeichen dafür, ich gebe dir einfach noch ein paar Punkte zum Schluss. Was sind Zeichen dafür, dass du in dem Moment nicht in der Demut wandelst? Einfach mal so ein paar Hinweise in bestimmten Situationen. Und du wirst dich wiedererkennen, ganz sicher, jeder von uns. Halleluja. Ein paar dieser Punkte übrigens habe ich entnommen aus einem Buch von Jack Frost. Heißt Umarmungen des Vaters, kann ich empfehlen. Ein paar Sachen habe ich selber ergänzt oder einige Punkte noch selber dazu. Aber einige sind aus seinem Buch. Was sind Zeichen für fehlende Demut? Erstens. Wenn wir unser negatives Verhalten rechtfertigen, die Schuld anderen in die Schuhe schieben, sie anklagen, Fehler an anderen suchen, sie kritisieren oder versuchen, uns selbst zu verteidigen, dann fehlt uns Demut. Okay? Lass mal das sacken. Zweiter Punkt. Dafür habe ich schon, ich habe schon drüber gepredigt. Soll ich es nochmal wiederholen? Aber eigentlich habe ich das schon gepredigt. Wenn wir unser negatives Verhalten rechtfertigen, die Schuld anderen in die Schuhe schieben, sie anklagen, Fehler an anderen suchen, sie kritisieren oder versuchen, uns selbst zu verteidigen. Das kann innerlich sein, verstehst du? Gar nicht mal nur äußerlich, es kann auch innerlich sein. Dann fehlt uns in dem Moment Demut. Das heißt, wir haben noch Luft nach oben. Amen. Wie von euch merken schon jetzt, dass es noch Luft nach oben gibt? Halleluja. Amen. Aber weißt du, darum geht's. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in diesem Strom, heißt jawohl, er arbeitet an unserem Lebensstil der Demut. Weißt du, dass wir schneller werden, Dinge anzuerkennen. Weißt du, dass wir weniger Angst haben, etwas zuzugeben. Dass wir weniger Angst haben, zu sagen, okay, ich bitte dich um Vergebung dafür, meinen Teil an dieser Sache. Es tut mir leid. Das war nicht in der Liebe. Weißt du, du weißt ja, die Sache ist die, dein innerer Mensch, dein Geist weiß ganz genau, wenn du in der Liebe bist und wenn du nicht in der Liebe bist. Weißt du, dein Verstand sagt, ich habe recht. Aber dein Geist sagt, bist du in der Liebe oder bist du nicht in der Liebe? Verstehst du? Weil Recht haben und in der Liebe sein sind zwei völlig verschiedene Dinge. Deswegen der zweite Punkt. wenn wir lieber Recht haben statt eine Beziehung, dann fehlt es uns an Demut. Also wenn es uns lieber darum geht, Recht zu haben in einer Beziehung und wir bereit sind, die Beziehung zu opfern, nur weil wir Recht haben, dann fehlt es uns an Demut. Wenn uns aber die Beziehung wichtiger ist, dann werden wir uns demütigen, weil wir die Beziehung wollen. Verstehst du? Okay. Nächster Punkt. Wenn wir unsere Sünden und unser Versagen vor anderen, die betroffen sind, nicht bekennen, dann fehlt es uns an Demut. Weißt du, du musst nicht alle möglichen Sünden vor irgendjemand bekennen. Du musst nicht zwangsläufig mir bekennen, was du gestern Abend in deinem Kämmerchen gemacht hast, was mich betrifft. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich bitte dich um Vergebung, ich habe da total negative Gedanken über dich gehabt. Da sage ich immer, ja, bitt Gott um Vergebung, ist nicht gut, lass dich reinigen durch sein Blut, aber mir muss es nicht unbedingt erzählen. Ja, mir hat es nicht wehgetan. Ich habe deine Gedanken nicht gespürt oder gesehen. Ja, manchmal, ja, aber nee, Gedanken, weißt du, Gedanken, das sind noch keine Worte, da musst du mich nicht um Vergebung bitten, aber du musst Gott um Vergebung bitten. Aber wenn du über mich hintenrum in Bezug auf jemand anders negativ über mich geredet hast, dann sage ich dir etwas, dann reicht es nicht aus, das zwischen dir und Gott zu bereinigen, sondern dann musst du mich um Vergebung bitten. Oder ich dich, wenn es umgekehrt der Fall ist. Weil dann war es offensichtlich nach außen wirksames Fehlverhalten in Bezug auf die Person. Und ich muss die um Vergebung bitten, die es betrifft. Ganz einfach. Sonst ist es, ja, manche sagen, ja, ich hab's schon bereinigt. Wenn Leute sagen, ja, willst du dich bei dem entschuldigen, sagen sie, ja, ich hab's schon vor Gott bereinigt. Das ist schön, dass du es vor Gott bereinigt hast, das ist wunderbar, er hat dir vergeben. Aber weißt du, es gibt auch noch diese horizontale Komponente. Das heißt, es ist auch wichtig, dass es hier bereinigt ist. Weil sonst kann dieser Strom der Liebe nicht mehr fließen. Du tust dir selber den größten Schaden zufügen, weil du blockierst den Strom der Liebe in deinem eigenen Leben. Also, Demut bekennt Sünde vor denen, die betroffen sind. Okay, noch ein guter Punkt. Wenn wir uns mehr Sorgen darüber machen, was andere über uns denken, als das, was Gott über uns denkt, als darüber, was Gott über uns denkt, dann fehlt es uns an Demut. Wenn es dir wichtiger ist, weißt du, wenn es dir wichtiger ist, dass irgendjemand anders jetzt der Meinung ist, dass du ein Guter bist, als es dir wichtig ist, mit Gott im Reinen zu sein in dieser Sache und du deswegen alles dran setzt, um dich ins rechte Licht zu rücken, vor dieser Person, wer auch immer, das kann dein Chef sein, das kann ein anderes Familienmitglied sein, das kann dein Pastor sein, was auch immer. Ich sage dir, wenn es dir wichtiger ist, was ich über dich denke, als das, was Gott über dich denkt, dann, wie heißt es hier, fehlt es uns an Demut. Shabba. Halleluja. Wenn wir nicht täglich bekennen, darüber habe ich schon gepredigt, wenn wir nicht täglich bekennen, dass wir vollkommen abhängig davon sind, dass Gott, der Vater, uns in unserem Leben hilft, dann fehlt es uns auch an Demut. Amen. Wenn wir das nicht täglich bekennen und täglich auch meinen, dass wir vollkommen abhängig von ihm sind, dann fehlt es uns an Demut, weil dann denken wir wieder, wir können es selber. Das Volk Israel musste sich jeden Tag in der Wüste demütigen und das Manna suchen, jeden Tag neu. Sie konnten es nicht aufbewahren. Du kannst nicht sagen, ich habe mich doch gestern schon gedemütigt, Herr. Ich habe dir doch gestern schon gesagt, dass ich dich brauche. Ja? Ich habe dir doch schon, als ich mich bekehrt habe, habe ich doch schon gesagt, ich brauche dich in meinem Leben. Und weißt du, wenn sich was dran ändern würde, dann würde ich es dir ja sagen. Und das ist dann genauso wie der Mann, der zu seiner Frau in der Hochzeitsnacht sagt, Schatz, ich liebe dich und falls sich was dran ändern sollte, werde ich es dir mitteilen. Verstehst du? Das reicht nicht aus. Genauso ist es bei Gott. Es fehlt uns an Demut, wenn wir das nicht täglich bekennen und darin leben. Nächster Punkt, wenn wir nicht bereit sind, das ist auch wichtig, auch in dieser Ausgießung, wenn wir nicht bereit sind, uns von anderen dienen zu lassen, sondern meinen, immer alles selber von Gott zu empfangen, dann fehlt es uns an Demut. Wenn du ein Problem hast, dass jemand anders dir die Hand auflegt, damit du etwas von Gott empfängst, dann gibt es nur einen Grund, es fehlt dir an Demut. Egal was auch immer, du kannst mir 1000 Gründe sagen, du kannst mir sagen, ja, das liegt daran, weil ich wurde verletzt und dies und jenes. Es mag alles sein, aber im Grunde des Herzens geht es nur darum, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Amen. Und wenn du dich gedemütigt hast unter ihn, dann wirst du auch bereit sein, von anderen zu empfangen. Und damit sage ich jetzt nicht, dass du einfach dir von jedem Beliebigen irgendwie die Hände auflegen lassen sollst. Ihr wisst ja auch hier, wenn wir nachher die Hände auflegen, nicht jeder darf einfach hier die Hände auflegen, sondern wirklich die, die autorisiert sind, von denen wir wissen, dass sie dir auch was Gutes mitgeben und nicht irgendeinen komischen Geist. Ja, also es ist schon wichtig, dass du weißt, von wem du dir die Hand auflegen lässt und nicht von Hinz und von Kunz die Hand auflegen lässt. Aber es ist wichtig, dass du lernst, auch durch andere zu empfangen, sonst fehlt es an Demut. Und jetzt der letzte Punkt, den hatte ich vorher schon angekündigt und der wird vielleicht manche wirklich überraschen. Wenn wir Perfektion von uns selber fordern und erwarten und unsere eigene Fehlbarkeit nicht ertragen können, was dazu führt, dass wir, wenn wir Fehler machen, anstatt einfach zu Gott umzukehren und in gesunder Weise Buße zu tun, dass wir dann in Verdammnis und Selbstanklage fallen und dann sagen, oh Herr, ich bin sowieso unfähig und ich kann sowieso nicht, dann fehlt es uns in Wirklichkeit an Demut. In dem Moment. Ich spreche jetzt immer davon in dem Moment. Weißt du, ich will hier niemanden beschuldigen und sagen, dir fehlt es an Demut generell. Verstehst du? Generell ist so, es fehlt jedem von uns an Demut. Immer mal wieder. Amen. Ich will nur dein Gewissen schärfen, dass du merkst, hey, wenn du auf bestimmte, ich sag mal so, Rabbit Trails heißt im Englischen, also so bestimmte Pfade kommst in deinen Gedanken, ja, bestimmten Pfaden nachgehst in deinen Gedanken, dass du es durchschaust und dass du sagst, hey, das ist überhaupt kein Zeichen von Demut, dich selber anzuklagen und zu verdammen. Nein, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann steh dafür gerade, sag, es tut mir leid, bitte Gott um Vergebung, bitte den um Vergebung, der, an dem du gesündigt hast, und dann glaube dem Blut Jesu, dass es dir vergeben hat und dass es dich gereinigt hat, und dann gehst du weiter. Amen. Halleluja, und dann stehst du und dann rennst du nicht rum und sagst, oh, ich bin der Totalversager. Das ist mangelnde Demut. Also damit sagst du ja, ich bin was ganz Besonderes. Bei mir schafft es das Blut Jesu nicht. Meine Sünde ist so schlimm, da reicht der Preis von Jesus nicht dafür aus. Ich bin so was Besonderes, ich bin so ein schlimmer Sünder. Weißt du? Ich bin was Besonderes, ist keine Demut. Sondern der Punkt ist der, wir sind alle fehlbar. Und Demut heißt einfach zu akzeptieren, dass wir fehlbar sind und dass du auch, wenn du dir heute die Hand auflegen hast lassen und wirklich nochmal so richtig voll diesen Liebesstrom empfangen hast, dass du trotzdem noch Fehler machen wirst. Amen. Das zu erkennen, das ist Demut. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wie viele von euch sind bereit für ein tieferes Schwimmen im Strom Gottes? Weil tiefer heißt permanenter. Tiefer heißt nachhaltiger. Ich habe ja gesagt, wir sind hier in der Emerlandstraße. Wir sind im Emerlandgebiet hier. Und Emer ist diese Getreidesorte, die sehr nachhaltig ist. Die nicht sehr schnell sich multipliziert, also nicht so viele Körner pro Ähre. Aber die Körner selber sind sehr haltbar, sind sehr nachhaltig, sind sehr gesund. Ich habe, letzten Dienstag oder was, hatte ich eine Packung Emer hier vorne. Die sehen übrigens aus wie Haferflocken, nur dass ihr es wisst. Manche haben mich hinterher gefragt, wie sieht denn das aus? Es ist einfach Haferflocken da in dieser Packung drin. Haferflocken, die halt aus Emer bestehen. Ja. Aber dieser Emer hat einen Nährwert von A. Ja, also super Top-Nährwert, ja, ist absolut sättigend, ja, schmeckt auch richtig gesund. Ja. Jetzt sagen schon manche, oh Hilfe. Was soll das heißen? Aber weißt du, das ist die Art von Ausgießung, die Gott jetzt geben möchte. Er möchte nicht nur etwas Kurzfristiges, sondern er möchte etwas Langfristiges ins Leben rufen. Weißt du, er möchte etwas, was sich immer weiter aufbaut. Es baut sich sowieso die letzten Wochen, weißt du, es baut sich auf, immer mehr und immer mehr. Und ich sagte, vielleicht kommt der Punkt, wo es nochmal schneller sich aufbaut und wo wir vielleicht innerhalb von einer Woche plötzlich jeden Tag Gottesdienste machen müssen, weil wir hier den Raum nicht mehr vollkriegen. Das kann alles sein. Verstehst du? Aber ich sagte, in jedem Fall, dafür stehe ich wirklich, das, was Gott tun will, weil das glaube ich von ganzem Herzen, ist etwas Nachhaltiges. Das heißt, er will etwas tun, was Bestand hat. Er will, dass wir nicht in diesen Fluss hineinspringen und kurz drin reintauchen und sagen, okay, schön war's, haben wir mal wieder eine Ausgießung erlebt, super war's, wann kommt die nächste? Sondern ich glaube, weißt du, was Jesus gesagt hat? Wenn jemand von dem Strom trinkt, den ich ihm zu trinken gebe, von dem Wasser gibt, das ich ihm zu trinken gebe, dann wird dieses Wasser in ihm ein Strom werden, eine Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Halleluja! Weißt du, ich will erleben, dass dieser Strom fließt in unserer Mitte, bis Jesus wiederkommt. Amen! Halleluja! Und deshalb glaube ich, will der Heilige Geist sicherstellen, dass wir gecheckt haben, wie wir permanent in diesem Strom gehen können. Halleluja. Bist du bereit, dich zurüsten zu lassen heute Morgen? Halleluja. Dann steh einfach mal auf. Lass uns zusammen aufstehen. Und wir wollen wirklich heute Morgen beten, dass jeder Einzelne von uns durch diesen Strom der Liebe des Vaters, vielleicht bist du zum ersten Mal hier und du hast es noch gar nicht wirklich erlebt. Du bist noch gar nicht wirklich reingegangen. Vielleicht bist du auch nicht zum ersten Mal hier und du bist trotzdem noch nicht wirklich reingegangen. Vielleicht hast du auch schon dreimal für dich beten lassen und es ist bisher trotzdem nur bis an die Knie gegangen, das Wasser, oder bis an die Hüften. Aber Gott will, dass du schwimmst. Weißt du, dann werden wir heute Morgen das freisetzen, dass du in diese Dimension hineinkommst, in diese Dimension des Schwimmens im Strom hineinkommst. Und gleichzeitig wollen wir sicherstellen, und das werden wir heute Morgen auch freisetzen, dass der Heilige Geist, also ich möchte heute Morgen gerne eine Sensibilität freisetzen in uns, dass der Heilige Geist uns hilft, wirklich permanent in diesem Strom zu bleiben. Amen. Eine Sensibilität, nicht eine Ängstlichkeit. Verstehe mich da nicht falsch. Ich möchte nicht, dass du jetzt ängstlich die nächsten Tage durchs Leben gehst und sagst, oh Hilfe, hoffentlich betrübe ich nicht den Heiligen Geist, dass der Strom sich in meinem Leben zurückzieht. Weißt du, wenn du diese Angst kriegst, dann ist schon wieder ein Grund, dich zu demütigen, zu sagen, okay Herr, ich wollte es schon wieder selber machen. Ich dachte schon wieder, es kommt auf meine Gerechtigkeit an. Ich dachte schon wieder, ich muss es hinkriegen. Weißt du, wir kriegen gar nichts hin. Er hat alles getan, Halleluja. Er hat alles gemacht für uns und wir können uns auf ihn verlassen und wir können uns einfach in ihn hineinwerfen. Halleluja. Und Vater, das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen uns in dich hineinwerfen, ganz neu heute Morgen hier. Herr, wir danken dir, dass du uns geehrt hast, wirklich mit deinem Strom. Herr, wir danken dir, Herr, dass du deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr, dass du diesen Strom permanent fließen lässt. Herr, wir danken dir für diese Gnade, Herr. Und gleichzeitig wissen wir, Herr, ganz, ganz tief, es ist nichts als Gnade. Und wir können es nicht durch uns selbst tun. Und nicht durch uns selbst bewirken und auch nicht durch uns selbst aufrechterhalten. Deswegen ist das Erste, was wir tun, ist, Herr, wir erkennen an, dass wir dich brauchen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich auch, um demütig zu sein. Wir demütigen uns vor dir, damit du uns Demut gibst. Ja, wirklich, das ist eine gute Sache. Halleluja. Ach, ach, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Und der erste Schritt der Demut ist der, dass du ganz grundsätzlich anerkennst, dass du Jesus und sein Erlösungswerk brauchst. Und deswegen, bevor ich uns gleich alle in den zweiten Schritt führe und bevor wir den zweiten Schritt gehen, würde ich einfach kurz Sabrina bitten, dass du nach vorne kommst und einfach etwas sagst zu den Menschen, die vielleicht entweder live hier vor Ort sind oder über Livestream zuschauen und vielleicht noch nie wirklich eine bewusste Entscheidung getroffen haben, wirklich Jesus als den persönlichen Herrn ihres Lebens anzunehmen. Halleluja, Sabrina. Halleluja, genau. Ja, in Johannes 3,16 steht einfach, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich glaube, dass hier Menschen sind, hier und am Livestream, du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Und du merkst, hier ist einfach die Liebe des Vaters. Du merkst, hier ist wieder dieser Strom, hier ist der Strom des Vaters. Und du stehst neben diesem Strom und du weißt nicht, wie soll ich hier reinkommen. Dein Herz sehnt sich so sehr danach, nach dieser Liebe, nach dieser unbegreiflichen, unfassbar starken Liebe. Aber du weißt, du bist getrennt davon. Und ich möchte dir sagen, der Sohn ist die Tür. Der Sohn ist die Tür zur Liebe des Vaters. Und ich möchte dir sagen, es bedarf dieser Demut, es bedarf diesem einen Schritt, zu sagen, Jesus, ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Ich glaube dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ja, Herr, vergib mir alles, was ich falsch getan habe. Vergib mir wirklich all meine Sünden. Komm in mein Leben und ich will dir ab heute nachfolgen. Und es ist die Tür. Das ist die Tür zum Strom des Vaters. Und es ist nicht einfach nur in Wortbekenntnis, sondern es ist eine Umkehr. Es ist eine Umkehr. Es geht darum, wirklich umzukehren, wegzugehen von den alten Wegen und Jesus nachzufolgen. Es ist eine Nachfolge. Es ist eine Beziehung. Es ist eine Liebesbeziehung. Und es bedarf diesen einen Schritt der Demut. Diesen einen Schritt der Demut. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute wirklich diesen Schritt gehen möchtest, dann gib mir ein Zeichen. Ich möchte gern mit dir und für dich beten. Gib Gott und mir ein Zeichen und wir werden heute diesen Schritt gemeinsam machen. Ich werde mit dir beten und Jesus wird die Tür sein, die Tür zum Herzen des Vaters, die Tür zur Liebe des Vaters. Gib mir ein Zeichen, dass du heute diesen Schritt gehen möchtest. Gib mir ein Zeichen. Es ist wirklich ja einfach nur notwendig, einmal diese Tür zu öffnen. Und Jesus wird sie nicht mehr schließen. Jesus wird sie nicht mehr schließen. Und auch du am Livestream, wenn du diesen Schritt heute gehen möchtest, dann steck deine Hand zum Vater aus. Steck die Hand zum Vater aus. Ich sehe dich nicht, aber er sieht dich. Ja, ich sehe deine Hand. Ist hier noch jemand, der diesen Schritt heute machen möchte? Ja, Halleluja, ich sehe eure Hände. Wer möchte noch diesen Schritt heute gehen? Halleluja, Halleluja. Ja, danke, Jesus. Möchte noch jemand heute die Tür öffnen? Die Tür öffnen, dass wirklich Jesus in sein Leben kommt. Ihr dürft einfach kurz zu mir nach vorne kommen. Ich möchte gern mit euch gemeinsam beten. Halleluja. Kommt gern einfach nach vorne zu mir. Halleluja. Gebt ihm mal einen Applaus. Gebt ihm mal einen Applaus. Kommt nach vorne zu mir. Genau. Und ich werde mit euch und für euch beten. Halleluja. Genau. Lasst sie auf den Reihen und kommt nach vorne. Und ich möchte gern für euch beten. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, kommt einfach vor, genau. Halleluja. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Halleluja. Genau. Wer noch in seinem Herzen spürt, dass er auch dabei sein soll, dass heute wirklich seine Chance ist, wer dieses Ziehen spürt, dieses Ziehen, der darf gern noch hier vorkommen. Ich warte einfach noch kurz. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Ja, ihr dürft einfach alle eure Augen schließen und ihr dürft gern auch alle im Raum mitbeten und ich würde euch jetzt einfach ein Gebet vorsprechen und ihr dürft es einfach nachsprechen. Und ihr dürft einfach sagen, Herr Jesus, ich komme heute zu dir. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme dich heute auf als mein Herrn und Erlöser. Bitte vergib mir meine Sünden. Oh, komm in mein Leben. Ich will dir ab heute nachfolgen. Und danke, Vater, dass du mich heute in deinen Liebestrom hineinnimmst. Und dass ich nie wieder von dir verlassen werde. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Steckt eure Hände aus und betet gern für die. Halleluja. Danke, Jesus, für meine kostbare Schwester. Danke, dass du sie bei ihrem Namen berufen hast, Herr. Und danke, Jesus, dass sie dein ist, Herr. Danke, Herr, dass du sie jetzt berührst. Und Heiliger Geist, füll sie, wirklich füll sie auf mit der Liebe des Vaters, Herr. Dass sie erkennt, wie wertvoll, wie geliebt und wie gewollt sie war. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, für meine Schwester, Herr. Danke, Jesus, dass du wirklich mit ausgebreiteten Armen vor ihr stehst, Herr. Danke, Jesus, dass sie bei dir zu Hause ist. Danke, Herr, dass sie angekommen jetzt ist im Haus des Vaters. Danke, Herr, dass deine Vaterliebe alles heilt in ihrem Herzen, Herr. Heiliger Geist, berühre sie. Halleluja. Danke, Herr, für meine Schwester. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du sie füllst jetzt, dass du sie füllst, Herr. Und dass du es versiegelst, diese Entscheidung heute, Herr. Danke, dass du sie gerufen hast. Und danke, dass sie wirklich zu Hause jetzt ist. Zu Hause in den Armen des Vaters, Herr. Oh, Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, für meine Schwester. Danke, Herr, dass du um sie gerungen hast, dass du um sie gekämpft hast. Oh, und danke, dass sie jetzt wirklich dein ist, dass sie in deinen Armen Zuflucht findet, in deinen Armen. Oh, ihr Liebe findet, Herr, nach der sie ihr Herz sehnt, Herr. Oh, danke, Herr, dass du ihr ganz mächtig begegnest jetzt, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke für meine Schwester. Oh, danke, Herr, dass du sie völlig füllst, Herr. Danke, Jesus, dass du alles Harte weich machst, Herr. Danke, Jesus, danke, Herr. Danke, Herr, dass du sie voll ausfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, Herr. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, für meine Schwester. Danke, Jesus. Danke, dass du es jetzt füllst mit deinem Heiligen Geist, Herr. Danke, Jesus. Und ich nehme Autorität über alle Albträume in Jesu Namen. Sie müssen dich jetzt verlassen. Danke, Herr, für komplette Freiheit. Und ich setze wirklich den Frieden des Vaters frei in Jesu mächtigen Namen. Der Frieden des Vaters durchflutet dich jetzt vom Scheitel bis zur Sohle und wäscht alles raus, was Unfrieden ist in deinem Herzen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Oh ja, oh Heiliger Geist, füll sie komplett, füll sie auf, Herr. Oh, danke, Herr, dass deine Freude jetzt kommt in dem Leben meiner Schwester. Danke, Herr, für Freude. Danke, Herr, für Freude, die höher ist als alles andere, Herr. Alles, oi, oi, oi. Danke, Herr, oi, füll sie komplett mit deiner Freude. Oi, oi, oi, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Und hinter euch stehen jetzt noch ganz, ganz liebe Mitarbeiter von uns, die gern noch weiter für euch beten möchten. Ihr dürft euch gern umdrehen. Und ihr könnt gern, wenn ihr möchtet, noch in den Nachbarraum gehen und da wird noch für euch gebetet. Und genau, Halleluja. Und wenn du im Livestream heute zum allerersten Mal diese Entscheidung getroffen hast, dann möchte ich dich einladen, schreib uns eine E-Mail, wir würden dich total gern kennenlernen und einfach mit dir Kontakt haben. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, wow. Wow, das ist so eine Tiefe, das ist so eine Tiefe, einfach, die sich freisetzt. Halleluja. Bleib mal gerade stehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn du empfindest einfach, du solltest Gott, du warst jetzt nicht für diesen Aufruf, weil du schon mit Jesus lebst, aber du empfindest einfach in deinem Herzen, du solltest Gott wirklich zum Ausdruck bringen, dass du ihn verzweifelt brauchst und dass du das ganz neu festmachen sollst vor ihm. Und du möchtest wirklich ganz neu wirklich diese Entscheidung treffen für den Weg der Demut. Ja, dann lade ich dich ein, dann komm einfach auch nach vorne. Du darfst gerne hier den ganzen Platz, ihr dürft gerne den Platz einnehmen. Wir können ja vielleicht das Pult nach oben tun. Wenn du einfach empfindest, ich möchte da etwas vor Gott festmachen, gerade jetzt. Ihr dürft auch knien, wie auch immer ihr wollt. Ihr dürft natürlich auch am Platz knien, wie auch immer ihr wollt. Aber einfach, wenn du sagst, jawohl, ich möchte einfach Gott zum Ausdruck bringen, dass ich ihn verzweifelt brauche. Nicht wegen irgendeinem Umstand in erster Linie, sondern einfach, weil ich diese geistliche Erkenntnis habe, diese geistliche Klarheit, diese geistliche Sicht. Ja, ohne ihn komme ich nicht weiter, ohne ihn kann ich keinen weiteren Schritt gehen. Vielleicht gibt es konkrete Dinge in deinem Leben, die dir Nöte machen und Probleme machen, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass du weißt, dass du Gott verzweifelt brauchst und du möchtest ihm das ganz neu zum Ausdruck bringen. Halleluja. Und dann darfst du das tun, hier vorne oder an deinem Platz, wie auch immer du möchtest. Du darfst die Position einnehmen, die du möchtest. Du darfst knien, du darfst stehen, du darfst liegen, du darfst gehen, was auch immer. Aber einfach ihm zum Ausdruck bringen, dass du ihn brauchst. Halleluja. Halleluja. Römer 12, Vers 1 in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Halleluja. Halleluja. Es ist auch diese Entscheidung mit drin, jetzt heute Morgen hier, diese Entscheidung für die Liebe. Diese Entscheidung für die Liebe unter allen Umständen. Diese Entscheidung, die Liebe an erste Stelle zu setzen. Beziehung über Recht haben zu stellen. Diese Entscheidung, deine eigenen Gedanken kritisch zu hinterfragen, wenn sie andere Menschen vor allen Dingen kritisieren, wenn sie dich selber rechtfertigen wollen und dir sagen wollen, warum du das Recht hast, irgendwie aus der Liebe rauszugehen und lieblos zu handeln. Da ist diese Entscheidung drin, wo du sagst, jawohl, ich entscheide mich wirklich, diesen Weg der Liebe zu gehen. Ich möchte keinen anderen Weg gehen. Auch wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann ist dieser Aufruf auch für dich, einfach diese Entscheidung, wirklich die Liebe an erste Stelle zu setzen und alles daran zu setzen, nicht aus dem Strom rauszugehen. Alles, alles. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Bewegung hier heute Morgen, Herr. Wir danken dir für deinen Strom des Feuers, das jetzt auf jeden Einzelnen kommt, der hier nach vorne gekommen ist oder am Platz oder wo auch immer. Einfach diese Entscheidung trifft, auch über Livestream. Ich danke dir, Herr, dass dein Feuer kommt, Herr, dein reinigendes Feuer. Gerade jetzt, wir sagen Feuer Gottes, fall. Ui. Tu dein Werk der Reinigung. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, wo du uns an diesen Punkt der Demut bringst. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich muss sah selber auf die Knie gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Beginn einfach zu beten. Beginn einfach jetzt ihn zu suchen. Beginn einfach sein Angesicht zu suchen. Beginn ihm einfach auch deine Not zu sagen. Beginn ihm einfach deine eigene Unfähigkeit zu bekennen. Dass du aus eigener Kraft nicht in der Lage bist, in der Liebe zu bleiben, dass du aus eigener Kraft nicht in der Lage bist, demütig zu sein. Bekenn ihm das und gleichzeitig glaub ihm, dass jetzt mit seinem Feuer auch seine Befähigung kommt, dass mit seinem Feuer dann auch seine Kraft kommt, die dich neu befähigt, wirklich in der Liebe zu leben, die dich neu befähigt, diesen Lebensstil der Demut zu ergreifen und darin zu wachsen. Und es ist ein Wachstum, das heute beginnt. Es ist nicht heute von einem Mal auf das andere alles erledigt, sondern es sind immer wieder neue Entscheidungen. Aber heute triffst du eine Grundentscheidung. Heute machst du es fest. Heute sagst du, jawohl, ich entscheide mich nicht für einen verkrampften Lebensstil, aber ich entscheide mich für einen klaren Lebensstil. Ich entscheide mich dafür, Heiliger Geist, dass du mich überführen darfst, dass du es genau nehmen darfst. Halleluja. Oh, ja, sag ihm das. Sag es ihm einfach mit deinen eigenen Worten. Sag es ihm einfach mit deinen eigenen Worten. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist, tu dein Werk. Deines Geistes bei jedem Einzelnen hier. Danke, dass du unser Herzen brichst. Ja. Oh. Brich unsere Herzen für die Liebe, Herr. Brich unsere Herzen für dich, Herr. Brich unsere Herzen, Herr, für die Sanftheit deines Geistes, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Werk, Herr. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Das Dienstteam kann auch einfach durch die Reihen gehen und schauen, einfach wo jemand vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht im Gebet. Wir müssen nicht allen die Hände auflegen, aber einfach, wo jemand Unterstützung braucht, einfach um voll durchzubrechen, einfach schaut einfach euch um und dient ihnen einfach gerade. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus für dein Werk. Danke Jesus. Danke Jesus für dein Werk. Danke Herr für den Buch. Das Werk des Feuers, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk an jedem Einzelnen. Tu dein Werk, Vater. Ganz tief. Danke für dein Feuer. Danke für den Strom deines Feuers, den Strom deiner Reinigung, den Strom deiner Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Auch wenn du über Livestream zuschaust, er tut sein Werk an dir. Halleluja, er tut sein Werk an dir. Oh, das gute Werk, das er begonnen hat, er wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Heute Morgen wirst du trinken von dem Wasser, das ins ewige Leben quillt, von dem Wasser, das zur Quelle wird. Halleluja. Von dem Wasser, das dich nie wieder durstig sein lässt. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke für dein tiefes Werk, Herr. Danke für dein tiefes Werk, das du tust, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Feuer Gottes, Feuer Gottes, Feuer Gottes. Ganz tief, ganz tief. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Heute ist der Tag des Heils. Halleluja. Heute ist der Tag des Durchbruchs. Halleluja. Heute. Heute. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Wenn ihr mögt, sprecht mir doch einfach alle mal ein Gebet nach, mit dem wir das festmachen. Einfach versiegeln auch. Sag einfach, Vater im Himmel, ich bekenne dir, dass ich dich verzweifelt brauche. Ohne dich kann ich nichts tun. Aber ich weiß, dass dein mächtiger Strom zu denen fließt, die in der Demut vor dir stehen, die in diesem Bewusstsein ihrer Bedürftigkeit vor dir stehen. Herr, vergib mir, wo ich gegen deinen Strom gesündigt habe. Vergib mir, wo ich unsensibel war. Vergib mir, wo ich nicht in der Liebe geblieben bin. Vergib mir, wo ich nicht aus Liebe gehandelt habe. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass dein Blut mich jetzt reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Danke dafür, Vater. Amen. Amen. Amen. Und jetzt ergreifst du das im Glauben. Halleluja. Sagst, ich glaube dir. Und ich danke dir für deine Befähigung, die du in mir freisetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Du darfst, wenn du kannst, darfst du wieder zum Platz gehen. Halleluja. Wir werden gleich noch ein zweites Mal den Altar öffnen, aber geh einfach noch mal zum Platz. Wir werden gleich noch ein zweites Mal den Altar öffnen und dann werden wir wirklich, dann wird das Lobpreisteam auch nach vorne kommen und dann werden wir den Strom Gottes freisetzen, den Strom des Vaters freisetzen. Und Gott möchte heute Morgen ganz neu auch jeden Einzelnen von diesem Strom des Vaters erfassen und durchdringen. Und dann darfst du nochmal nach vorne kommen und einfach dir dienen lassen. Aber bevor wir das tun, wollen wir jetzt an der Stelle dir die Gelegenheit geben, ein Saatkorn zu säen in diesen Strom hinein. Und ich würde einfach gerne kurz den Michael bitten, genau Michael Wieler, hatte ich so auf dem Herzen einfach, dass er uns heute leitet bei der Sammlung und uns ein paar Worte dazu sagt. Komm ruhig hoch, genau, Halleluja. Und dann nehmen wir die Sammlung ein. Nee, das müsste an sein. Gott liebt dich. Halleluja. Gott liebt dich. Kannst du es anmachen, das Mikro bitte? Ah, hast du ausgeschaltet, hast du gesehen? Ah, okay. Nimm das andere, irgendwie, das funktioniert nicht. Nimm das andere. Hallo. Ja, jetzt. Gott liebt dich so sehr. Er hat dich rausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Er hat dich hineinversetzt in das Königreich seines lieben Sohnes. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Jede gute Gabe kommt von ihm. Er ist ein vollkommener Vater. Alles, was du und ich haben, jede Minute, die wir atmen, die Kraft dazu, die kommt von ihm. Und wisst ihr, ich bin fasziniert. Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben. Ich sage manchmal zu meinen Kids, helft jemand, helft viel, so wird euch viel geholfen. Gib, so wird dir gegeben. Wisst ihr, es heißt von Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wenn du gibst, dann gibst du aus dem raus, was er davor schon in dich hineingelegt hat. Wenn du was gibst aus dir raus, frag den Heiligen Geist auch jetzt, wenn es um die Sammlung geht. Was kann ich geben in diesen Strom? Du säst in diesen Strom der Liebe, du säst in diesen Strom Gottes, du säst in diesen Strom der Vaterliebe, in diese Ausgießung, in diesen Aufbruch. Frag den Heiligen Geist, was soll und was kann ich geben? Das ist mehr als ein Investment. Du gibst deinem Vater was hin, aber es ist mit dem Geben genauso wie mit der Liebe. Wenn du Liebe gibst, in der Liebe Gottes wandelst, dann wird sie sich nicht abnutzen, sie wird stärker. Wenn du ins Reich Gottes säst, und ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, es wird mehr zurückfließen, weil Jesus sagt, wer gibt, dem wird gegeben. Ein gerütteltes, ein geschütteltes Maß. Du wirst nicht geben und dann ausdauern. Du wirst geben und es wird mehr und mehr und mehr und Zunahme und Zunahme. Prüf dein Herz auch und lass los von jeglichem Halten. Gib hinein Und es wird sich multiplizieren, weil er zu seinem Wort steht. Sein Wort steht. Das Universum würde kollabieren, wenn sein Wort nicht stimmen würde. Und so ist es mit dem Geben. Frag den Heiligen Geist. Frag ihn. Und empfang das. Du gibst eine Kleinigkeit und es wird mehr draus hervorkommen. Es wird sich multiplizieren in seinem Reich. In Jesu Namen. So, ihr kennt das Prozedere. Es werdet Eimer durchgehen. Ich glaube, die Ordner werden die Eimer durchgehen. Ihr könnt auch online geben, PayPal. Überweisen, ihr könnt den Zettel, der unter eurem Tisch liegt, ausfüllen, also im Stuhl, Entschuldigung, also unter eurem Stuhl liegt, ausfüllen. Auf der einen Hälfte schreibt ihr drauf, was ihr gebt, auf der anderen Hälfte nimmt ihr mit und überweist es dann. Geh in dich. Das ist keine kleine Sache. Wenn wir geben, ist es eine geistliche Sache. Es ist eine geistliche Sache, eine tiefe geistliche Sache. Und wenn du sagst, ich habe gerade nichts, umso besser. Das ist ein guter Punkt, dann zu geben, auch wenn du gerade nichts hast. Wir geben am Anfang und nicht am Ende. Am Anfang und es wird mehr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Einmal durch und dann tut jeder, was der Heilige Geist ihm gezeigt hat. Und währenddessen kommt Sabrina und gibt uns die Ansagen. Schnell weiter für die kommende Woche, was alles wichtig ist. Komm einfach nach vorne und gib uns das weiter. Genau. Pass gut auf, genau. Und zwar, wir bitten alle Eltern, ihre Kinder gleich jetzt vom Kinderdienst abzuholen, weil dann könnt ihr auch, wie bei den vergangenen Malen, auch zusammen mit den Kindern hier vorkommen, damit die Kids auch abbekommen, was hier passiert. Weil es ist umso stärker, umso wichtiger, dass sie wirklich live dabei sind. Unser Café hat noch bis 15 Uhr geöffnet, da findet ihr allerhand zum Essen und Trinken. Die nächste Veranstaltung bei uns sind die Gloryhäuser am Dienstag um 19 Uhr. Sie finden über 40 Mal statt in Deutschland und in der Schweiz. Ja, nutzt die Chance, auch unter der Woche in den Fluss reinzuspringen, weil die Gloryhäuser, da setzt sich der Fluss genauso frei wie bei uns. Also such dir ein Gloryhaus, wenn du noch keins hast, und sei herzlich eingeladen. Am Donnerstag findet leider kein Glory Life Schulabend statt, weil wir nämlich Ferien haben. Dafür geht es am Sonntag um 10 Uhr weiter mit dem nächsten Herrlichkeits- und Ausgießungsgottesdienst hier im Zentrum. Seid dazu herzlich eingeladen. Wir haben jetzt noch ein paar Vorschauen. Und zwar am Mittwoch, den 9. Oktober, haben wir exklusiv für Glory Life in der Synagoge in Stuttgart eine Führung gebucht. Wir haben hier jedoch nur eine limitierte Anzahl an 50 Plätzen. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, darfst du dich über unsere Homepage dazu anmelden. Alle Informationen findet ihr dann auch auf unserer Homepage. Dann planen wir am Sonntag, den 20.10. nach dem Gottesdienst eine Erwachsenentaufe. Das heißt, wenn du aufgrund deines Glaubens noch nicht als Erwachsener getauft worden bist, dann ist der Tag die Gelegenheit für dich. Wenn du es im Herzen hast, dann darfst du dich gerne über das blaue Formular am Welcome-Tisch anmelden und du bist dabei. Dann starten wir was ganz, ganz Tolles am Montag, den 30. September, nämlich unseren Alpha-Kurs in einer Privatwohnung hier in Filderstadt. Der wird circa 10-mal gehen bis zum 9. Dezember und jeden Montag um 19 Uhr stattfinden. Und dieser Alpha-Kurs ist wirklich die Gelegenheit für dich und für alle um dich herum, die Jesus noch nicht kennen. Weil diese Abende sind wirklich ganz, ganz frei gestaltet. Es gibt ein gemeinsames Essen. Wir bekommen den geistlichen Input und haben danach noch die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und also jeder, der hier schon mal den Alpha-Kurs gemacht hat, ist auf mich zugekommen und meinte, wow, das ist so super, dass ihr das macht. Das sind so starke Treffen und die Leute werden wirklich getoucht und ins Königreich gezogen. Das heißt, wir haben hier diese Einladungszettelchen ausliegen. Ladet eure Bekannten, Verwandten, Freunde, Nachbarn ein, kommt mit ihnen zusammen und ja, macht diese Tür auf, damit sie wirklich auch ins Königreich kommen. Und wenn du es auch im Herzen hast, da mitzuhelfen, dann komm gern auf mich zu oder schreib mir eine E-Mail. Wir brauchen da ein bisschen Unterstützung drin, auch bei den Vorbereitungen, wer den Impuls macht oder auch zum Essen vorbereiten. Wenn du es im Herzen hast, da zu kochen zum Beispiel für unsere Gäste, dann gib mir gern Bescheid. Ich freue mich sehr über eure zahlreiche Unterstützung. Dann gemäß dem Motto, nach der Kinderfreizeit ist vor der Kinderfreizeit, planen wir schon für das Jahr 25 die nächste Kinder- und Jugendfreizeit, und zwar im Zeitraum vom 10. bis 15. August, wieder Sonntag bis Freitag. Und auch da suchen wir Mitarbeiter in der Betreuung der Kids. Mitarbeiter, die organisatorische Tagesleitung übernehmen könnten oder auch Menschen, die geistliche Workshops zum Beispiel für die Kinder geben könnten, wie Malen oder Flacken, Lobpreislieder von Gott empfangen, Menschen, die fahren können oder auch eben in der Küche helfen könnten, weil wir möchten gern dieses Mal ein Selbstversorgerhaus mieten. Du musst jetzt auch noch nicht hundertprozentig zusagen und deine Unterschrift unter irgendeinen Vertrag setzen oder so, sondern uns wäre es einfach wichtig, wenn du auf uns zukommen würdest und sagst, hey, ich habe es im Herzen, den Kindern zu dienen und ich könnte es mir vorstellen, mir das einzurichten, dann können gern auf Timo zu. Timo, magst du mal winken? Timo oder mich? Und wir freuen uns sehr, wenn ihr wirklich in unsere Kinder investiert, weil unsere Kids haben so ein krass gewaltiges Potenzial, ich sag's euch. Die sind der Hammer. Das heißt wirklich, was ihr da investiert, werdet ihr auch unfassbar krass viel wieder zurückbekommen. Dann noch eine Bitte von uns im Büro. Wir haben diesen Flyerständer und da würden wir darum bitten, dass ihr nur diese Flyer in haushaltsüblichen Mengen mitnehmt. Genau, das heißt einfach nur die so viel Flyer, wie ihr persönlich an Menschen weitergebt. Diese Flyer sind nicht dafür gedacht, dass man sie in großen Mengen einfach anonymen Briefkästen verteilt, sondern wirklich einfach zur persönlichen Weitergabe. Wenn ihr dennoch größere Mengen braucht, dann dürft ihr gerne auf uns im Büro zukommen und dann werden wir euch das ermöglichen können. Genau. Im Zusammenhang noch ganz kurz nur ergänzen, wir wollen auch definitiv nicht, dass unsere Flyer in Briefkästen geworfen werden, weil da kriegen wir nur Ärger, weil Leute wollen keine Werbung. Manchmal sind Christen wirklich sehr unsensibel, werfen einfach Sachen in Briefkästen rein und die Leute, das bringt nichts, hat keinen evangelistischen Effekt, teilweise eher das Gegenteil, ist Papierverschwendung, also definitiv lasst es, okay? Genau. Und wir suchen dann auch noch für unser nächstes Café der Begegnung am Samstag, den 7. September, dringend noch weitere Helfer und Unterstützung für unser Team, sowie Personen, die sich vorstellen können, da noch Kuchenspenden zu machen und da leckere Kuchen backen. Das sind auch immer wunderbare evangelistische Einsätze und da passiert so viel in diesen Herzen unserer ukrainischen Gäste. Also seid da herzlich eingeladen und wenn ihr da helfen möchtet, dürft ihr euch gern bei Svetlana oder Tatjana melden. Alle weiteren Infos findet ihr im Aufbruch, der ausliegt. Preist den Herrn. Amen. Und noch eine Ansage. Geben wir der Sabrina einen kräftigen Applaus. Halleluja. Eine Ansage auch noch an der Stelle. Wenn du dir vorstellen kannst, auch wir werden jetzt, auch wenn die Sommerferien zu Ende sind, werden wir wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit weitere Ausgießungsgottesdienste haben, weil ich glaube, dass wir erst am Anfang sind von dem Ganzen. Und wenn du dir vorstellen kannst, auch bei diesen Gottesdiensten speziell mitzuarbeiten, sei das im Ordnerdienst, sei das im Lobpreis, sei das in der Begrüßung, sei das sonst irgendwo im Rahmen des Gottesdienstes, dann melde dich doch einfach bei uns, weil dann wissen wir auch, womit wir rechnen können, weil im Endeffekt, wir können auch tatsächlich nur so viel Gottesdienste machen, wie wir Mitarbeiter haben. Das heißt, mehr Mitarbeiter, mehr Ausgießung, ganz einfach. Ja. Wir können mehr Leuten dienen, wenn wir mehr Mitarbeiter haben, auch Gebetsleute, die dienen und so weiter. Je mehr Mitarbeiter, umso mehr Ausgießung. Also meldet euch einfach bei uns. Okay, gut, jetzt segnen wir noch die Sammlung und dann machen wir uns bereit. Halleluja, danke Vater. Für jeden Einzelnen, der gesät hat in diesen Strom, Herr, in diesem Bewusstsein, Herr. Herr, dass du im Geben nicht zu übertreffen bist, Herr. Herr, du gibst über unser Erbitten oder Erdenken hinaus, Herr, wenn wir im Glauben dein Reich an erste Stelle setzen, Herr. Und Herr, heute Morgen haben wir mit diesen Saatkörnern wirklich dein Reich geehrt, dein Reich gesegnet. Und ich danke dir, Herr, dass dieser Segen zurückfließt zu jedem Einzelnen, der gegeben hat, Herr. Und zwar 30-fach, 60-fach. Und 100-fach in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, das Lobpreisteam kann nach oben kommen. Wir gehen jetzt gleich weiter in den Strom des Vaters hinein. Offenbarung 22, Vers 17, gebe ich dir nur eine Stelle zum Schluss. Da heißt es, ganz am Ende der Bibel, ganz am Schluss heißt es, und das ist die Aufforderung an uns in dieser Zeit, da heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Sag mal zu deinem Nachbarn, komm. Übrigens, wenn du über Livestream zuschaust und du könntest auch live hier vor Ort sein, dann sagt der Geist und die Braut dir auch, komm. Komm das nächste Mal live dazu. Ja? Komm und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und wir werden jetzt einfach hier vorne, gleich wird der Strom Gottes sich freisetzen, weil das weiß ich, dass er sich freisetzt. Er hat sich bisher, ich glaube, das ist jetzt unser 10. oder 11. Ausgießungsgottesdienst insgesamt und er hat sich bisher jedes Mal so stark freigesetzt und ich weiß, auch heute Morgen wird er sich freisetzen, mächtig. Also lass dich nicht abhalten, hineinzuspringen. Wenn du nicht gleich drankommst, dass dir gedient wird, dann sei geduldig, vor allen Dingen konzentriere dich nicht nur darauf, dass dir gedient wird, sondern sei einfach im Strom. Jesus dient dir auch, bevor dir die Hand aufgelegt wird. Jesus dient dir, nachdem dir die Hand aufgelegt wurde. Jesus dient dir, wenn du vielleicht unter der Kraft Gottes nicht mehr stehen kannst, am Boden liegst, dient er dir am Boden. Also muss nicht hektisch irgendwie denken, ich muss Platz frei machen für andere, sondern du darfst einfach empfangen, wenn du ein spezielles Anliegen für Heilung oder ein Wunder in deinem Leben hast, darfst du es den Betern auch kurz sagen und dann wird gezielt auch dafür gebetet. Wenn du ein Zeugnis hast, was passiert ist, gerade auch in dem Strom jetzt, dann darfst du es uns weitergeben und dann wollen wir einfach das ehren und wollen das auch wirklich ja, Gott dafür preisen, für das, was er tut. Also wir wollen einfach, auch wenn du zum Beispiel noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, sodass du in neuen Sprachen betest, dann sag das einfach dem Gebetsteam und dann lass dir dienen, dann wird dir gedient und dann wirst du heute hier in neuen Sprachen beten, weil das Wort Gottes gibt uns die Verheißung dafür. Also lass uns da einfach hineinspringen. Wenn du Kinder hast, denk dran, hol die Kinder ab, bevor du reinspringst und lass sie mit reinspringen am besten. Ja? Also die Kinder sollen nicht da ihr Separates da oben haben, sondern die sollen dieser Strom, weißt du, ist für alle. Egal, weißt du, ich bin so begeistert, teilweise wirklich Kinder, gerade von Michael, der gerade oben war, die 10-jährige Tochter, für die habe ich jetzt schon ein paar Mal gebetet und auch der Sohn und die kleine Tochter mit 5, werden so berührt vom Heiligen Geist. Du siehst es, das ist so stark, Halleluja. Also ermutige deine Kinder wirklich da reinzuspringen. Wenn sie am Anfang noch nicht richtig wissen, wie ihnen geschieht oder so, ermutige sie einfach weiterzugehen. Die werden es schon merken, die werden den Geist aufnehmen. Aber bleib dran, lass nicht zu, dass deine Kinder nebendran stehen und nicht mitkriegen, was Gott tut. Das wäre wirklich jammerschade, da verpassen sie was Entscheidendes für ihr Leben. Also hol sie ab und bring sie mit hier runter und bring sie mit rein. Ja? Okay, in den Strom. Okay, wir, Irina und ich, wir werden uns dann sozusagen zwischendurch auf Französisch verabschieden, weil wir auf dem Flugzeug müssen heute noch. Das heißt, wir werden nicht bis zum Ende da sein, aber der Andreas wird weiter übernehmen dann und einfach, ich werde ihm dann das Mikrofon irgendwann geben und weiter dienen und das Lobpreisteam wird im Hintergrund sein und wir fließen einfach in dem Strom gemeinsam, ist völlig unabhängig davon, ob ich da bin oder Irina da ist oder wer da ist, der Strom Gottes fließt so oder so. Amen. Seid ihr bereit? Halleluja. Also jeder heute Morgen, der sagt, jawohl, ich möchte in diesen Strom hineinspringen. Ich möchte mir dienen lassen von der Liebe des Vaters. Ich möchte tiefer da hinein und ich möchte auch, und das wollen wir ganz speziell auch freisetzen heute Morgen, ich möchte eine Substanz, die kontinuierlich in meinem Leben fließt. Das wollen wir freisetzen, wirklich diese kontinuierliche Substanz in deinem Leben. Dann einfach ganz schnell, komm nach vorne. Halleluja. Halleluja. Und wir wollen den Herrn loben und preisen. Valerie leitet uns im Hintergrund. Wir preisen und loben den Herrn und gleichzeitig richten wir uns aus auf den Strom und lassen uns vom Strom Gottes dienen. Kommt ruhig ein Stück weiter nach vorne hier auch. Halleluja. Einfach genauso, dann haben die Leute, können die Leute von hinten mehr dazukommen noch. Und wir kommen zu jedem auch. Weißt du, auch wenn du jetzt nicht hier vorne mehr einen Platz kriegst zum Stehen, sondern irgendwo in den Gängen stehst oder so. Wir kommen zu jedem. Wir lassen uns aber vom Heiligen Geist führen. Das heißt, wir gehen einfach durch, so wie der Heilige Geist uns führt. Wenn wir dann an jemanden vorbeigehen, heißt es nicht, dass wir dich übersehen haben oder dass der Heilige Geist dir nicht dienen will oder so, sondern wir lassen uns einfach vom Fluss führen. Und da kann es sein, ich bete hier für 2 Leute rechts, dann bete ich für 2 in der Mitte, für 2 Leute links, aber dann komme ich auch wieder nach rechts. Also der Heilige Geist führt und leitet uns dabei. Also richte dich einfach aus auf ihn, schließ einfach mal deine Augen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für den Strom, der fließt heute Morgen hierher. Wir danken dir für den Strom der Liebe des Vaters, der fließt heute Morgen hier. Und wir danken dir, Heiliger Geist, Herr, dass du jeden eintauchst, Herr. Du hast diesen Ruf ausgehen lassen, komm, und wer da will, der komme. Und wer da dürste, der trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Und Vater, in dem Namen Jesus, Herr, setzen wir heute Morgen eine Zuteilung, wirklich eine Emo-Zuteilung frei, Herr. Eine nachhaltige Zuteilung, eine Substanz, die bleibt, eine Substanz, die ins ewige Leben fließt. Und die Ordner müssen einfach immer ein bisschen schauen, dass sie da sind, wo was passiert. Halleluja, danke Heiliger Geist, weil da ist diese Substanz, die ins ewige Leben fließt. Da ist diese Substanz, die nachhaltig ist. Bleibende Füllung im Heiligen Geist. Bleibende Füllung im Heiligen Geist. Oh, bleibende Füllung im Heiligen Geist. Oh, Jesus. Wir brauchen mehr Ordner da. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die Ordner müssen da sein, wo die Leute dienen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Oh, wenn dir gerade nicht gedient wird, dann sing einfach, dann preis einfach den Herrn, geh in den Lobpreis rein, wenn dir gerade nicht gedient wird. Wenn dir gedient wird, dann brauchst du nicht beten und Lobpreisen, sondern dann empfängst du einfach. Aber während dir nicht gedient wird, bete ihn einfach an. Geh einfach mit dem Lobpreisteam. Oh, oh, mehr Herr. Oh, mehr Herr. Mehr Herr. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, oh, oh, füllt sie, Heiliger Geist. Oh, Strom vom Thron des Vaters. Oh, nimm sie in diesen Raum der Begegnung mit dir jetzt. In Jesu Namen. Und imprägnier sie mit dieser bleibenden Substanz des Stroms deiner Liebe. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke für den Strom. Oh, danke für den Strom. Oh, danke für den Strom. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, weich sie ein. Ich berg mich tiefer in deiner Liebe. Bleibender Strom. Lass mich fallen in deine Gegenwart. Jesu Name. Danke, Vater. Strom der Liebe. Danke dir, Vater. Danke dir, Herr, für jeden einzelnen, Herr, für eine bleibende Sensibilität für deine Liebe, Herr. Eine bleibende Sensibilität für deine Liebe, Herr. Danke, Vater. Lass mich fallen in deine Gegenwart. Dass jede Mauer fällt. Ich ruhe in dir. Vater, in dem Namen Jesus. Lieg an deiner Brust. Oh, überflute ihn. Oh, über jede Verletzung, Herr, komm mit deinem Strom der Liebe des Vaters. Tauch hinein, Herr, in diesen Strom. Mit deiner Liebe, Jesu Namen. Deine Liebe so sanft und so stark, sie hält stand in allem, was kommt. Deine Strom, deine Liebe so sanft und so stark. Thank you.

From you, Lord. Your friend.